Naja, wer mag denn nicht Simon Pegg? Ist Everybody's Darling. Hallo Chris. Hallo Ricky. Sind wir wieder? MMA Radio! Back in the 90s! Yeah! Chris! Ja! Und Ricky! Doppelmoderationen at is best! Natürlich bei MMA. Wollen wir die Anmoderation machen? Jeder sagt ein Wort? Radio! Hättest du jetzt sagen können, Chris, dann hätte es funktioniert. Chris! Es kommt mir vor wie 2 Wochen, dass wir beide zusammen gesendet haben. Ja. Dabei waren es nur 13 Tage. letzte Woche warst du verhindert. Es ging nicht. Eigentlich war dann für Mittwoch geplant. Oh, halt, Mist. Jetzt habe ich hier wieder vergessen, meine Time Machine zu starten, um also meine Kapitelmarken zu machen. Nee, alles im grünen Bereich. Ich muss jetzt hier nur eine Zwischennotiz mir machen. Und zwar geht es auch ganz einfach. Wir senden jetzt schon seit einer Minute. Das ist Wahnsinn, was ich hier für Möglichkeiten habe. Wir senden jetzt schon seit einer Minute 45 und die Notiz mache ich mir 19 Sekunden, nachdem ich mir die Hosen eingemacht habe. So, ja, genau. Ich habe also schon 2 Bier getrunken zum Warm-Uppen. Was? Ich habe schon 2 Bier getrunken zum Warm-Up. Das ist genau die richtige Einstellung, die man haben muss, um hier Mitglied zu sein. Das dritte 05er steht hier schon. Radio Fight Pass. Das ist letzten Endes der Free-Trial-Monat, in dem wir uns jetzt befinden. Nachdem wir jetzt alle Hörer vom alten Stream rübergeholt haben und vom alten Feed vor allem, denn der wird jetzt ja nicht mehr beliefert, beginnt jetzt die Free-Trial-Phase. Einen Monat lang gibt's MMA Radio for free und ab nächsten Monat nur noch umsonst. Das war ja also unfassbar komisch. Aber mit Kreditkarte, wie beim Fallpass. Ja, selbstverständlich. Aber wie gesagt, letzte Woche warst du nicht da. Dann wollten wir, oder haben wir uns überlegt, ob wir es auf Mittwoch verschieben. Für Mittwoch war aber schon der Philipp eingeplant vom Happy Day Podcast, mit dem wir übers Joggen reden wollten. Aber der hat sich dann kurzfristig krank gemeldet. Und dann hätten wir eigentlich Mittwoch senden können, war aber nicht mehr nötig, da ich ja Dienstag schon alleine gesendet habe. Wie lustiger wäre gewesen, hättest du gesagt, der ist beim Joggen umgeknickt. Das wäre natürlich wahnsinnig lustig gewesen. Aber so war es ja nicht. Und, aber ist ja egal, ist ja alles Showbiz. Ist alles There's Show, no business like show business. So, ja, genau, das hat schon Harald Junke gesagt. Rest in peace. So sieht's aus. Steht eigentlich die Streak von Harald Junke auch bei WrestleMania auf dem Spiel? Ja, aber ich glaube, da ist er schon 0-29 oder so. auf jeden Fall kam es dann dazu, dass es die erste MMA-Radio-Ausgabe ohne Chris gab, was mir wirklich Herz gebrochen hat. Ja, Herz gebrochen. Mein Herz war gebrochen und ich habe gemerkt, wie wichtig du mir doch an meiner Seite bist. Das ist wirklich einfach, ich kann nicht ohne dich, aber auch nicht mit dir. Das ist letzten Endes eine Hassliebe auf ganz hohem Niveau. Auf ganz hohem Niveau. Tja, und dann natürlich, Chris, man muss es direkt ansprechen, das große Highlight der vergangenen Woche, die erste Folge Workout Beats. Ja. Du hast sie natürlich dir reingezogen. Absolut, ja. Und? Gut. Vor allen Dingen die Hochs und Tiefs, die ja in einem Workout gerade so wichtig sind, dass man mal ein bisschen runterkommt und dann sich wieder hochpusht. Das ist in den MMA Radio Workout Beats fantastisch ausgearbeitet. Also du hast jetzt wirklich nicht mal reingehört? Natürlich habe ich da reingehört, du Arschsau. Okay, dann bin ich beruhigt. Sag mir mal bitte, wie du es so fandst. Ich fand's gut, was ich gerade sagte. Echt jetzt? Also ich bin bei dir immer skeptisch, weil du bist ja letzten Endes so ein moderner Typ, so ein Pop-Typ eigentlich mehr. Sagt der geheult hat beim iTunes Festival Lady Gaga Konzert. Ja, weil ich so gerührt war. Hello friends, this is Lady Gaga. Übrigens, es gibt wieder iTunes Festival bei diesem North by Southwest Ding. Wie heißt das? Jetzt bin ich geistig ausgestiegen. Dieses Technik Valhalla, was gerade irgendwie oder nächste Woche oder diese Woche stattfindet. In der Wüste. Das Haus bei Nordwest oder irgendwie so. Ja, ja. Da ist auch wieder ein iTunes-Festival. Cool. Mit Lady Gaga? Ich weiß es nicht. Es wär natürlich wunderschön. Ja, also es gibt die MMA Radio Fit Workout Beats. Also ein leichterer Name ist mir nicht eingefallen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe ja jetzt ein paar Mal mit dieser Geschichte trainiert. Mit dem Mix. Und ich finde es super. Also ich hätte es nicht gedacht, weil ich habe dir ja auch im privaten Gespräch gesagt, dass ich es ein bisschen zu ordinär finde. Und dann ist die UFC Dance Beats zu ordinär. Ja, die, aber auch das, was ich dann gemacht habe. Ich habe gesagt, muss doch aber heutzutage ordinär sein. Ja, das ist so eine Sache. Also ich habe eigentlich einen sehr hohen Anspruch, was elektronische Musik angeht. Und das, was ich da dann spiele, ist es einfach nicht. Also das hat keinen hohen Anspruch. Absolut nicht. Und damit muss man dann sich... Und für alle, die natürlich bis jetzt noch nicht reingehört haben, Chris, habe ich hier was vorbereitet. Ja. Mhm. Und zwar kann man mit uns jetzt hier direkt mal reinlauschen. Das ist, man hört jetzt übrigens gerade den Anfang. Lass ich einfach mal so laufen. Das ist großartig. Hello, these are the first episodes. Das ist das Obergeilste. Ich spreche ja da in Englisch. Weil ich davon ausgehe, ja, dass wir viel im Every Month, hinten mit zwei F wird das übrigens geschrieben. You can also listen to our mix just for fun. I hope it is fun. Habe ich ungefähr 7 Mal eingesprochen, bis es funktioniert hat. Contact us on Twitter. Und dann am Ende aber doch einsprechen lassen. Ja. And now, enjoy the mix. Der Anfang ist ja schon phänomenal jetzt gleich. But I just gotta know. One thing. Are you ready? No! I said, are you ready? Ja, dann fliegt halt einfach hier die Kuh. Ey, Ruhe. Dann fliegt halt hier einfach die Kuh, Chris. Das war natürlich eine kleine Reminiszenz an unsere vergangenen Tage. Ja, are you ready? Triple H zu Beginn. Ja, aber es macht großen Spaß, muss ich sagen, damit zu joggen. Deswegen probiert's einfach mal aus. Der einfachste Weg. Chris, bist du schon losgejoggt jetzt oder was ist bei dir los? Ha, bin gleich wieder da. Ja, gut. Der einzigste Weg, das zu bekommen, ist im Endeffekt... Nee, Quatsch, es gibt ja 2 Möglichkeiten. Ich habe ja noch... Ah, das muss ich jetzt natürlich auch noch erklären. Eigentlich ist der einzigste Weg mixcloud.com. Da habe ich das Ganze hochgeladen, da gibt's auch... Da musste man erstmal eine Dreiviertelstunde erklären, warum nicht auf Soundcloud, aber dann ist es mir eingeleuchtet. Moment, es kommt auch auf Soundcloud. Aber jetzt pass auf, ich erkläre das kurz. Also bei Mixcloud kann man das Ganze streamen, das ist auch von der GEMA abgesegnet und ja, passt so. Sprich, wenn ihr auf mmaradio.de geht und klickt dann auf diesen Mixcloud-Button, dann kommt ihr direkt zu diesen Mixen und da wird's auch immer alle... die es jemals dann gab, nachzuhören geben. Und auf Soundcloud kann man auch seinen Mix veröffentlichen und sogar downloadbar machen. Das habe ich auch gemacht. Allerdings ist das zeitlich begrenzt. Sonst muss ich dafür nämlich was bezahlen. So, und sprich, da werden die Folgen immer mal wieder rausfliegen und dann durch neue ersetzt. Ist das einigermaßen angekommen, Chris? Hä? Sag mal, also das mit diesem Chat, das überlege ich. Großartige Erfindung, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist ja völlig vertieft in diesem Chat. Jetzt weiß ich auch wieder, warum wir den Pocho damals angesprochen haben. Ja. Das hatte nämlich seinen guten Grund, hatte das. Ja. Findest du, dass Lady Gaga einen Hagelschaden am Arsch hat? Guck dir so wieder an. Ich kann jetzt nicht. Welches Lied hat dir am besten gefallen? Von Lady Gaga? Auch? Sex Dreams. Stimmt, Sex Dreams ist gut. Sex Dreams ist gut, ne? Da muss ich immer an so eine Nacht denken. An so eine ganz spezielle. Mhm. Da kann ich aber jetzt nicht. Also. Ach so, die, wo der. Da war was los. Wo dir jemand 4 Stunden lang auf dem Pimmel lag. Diese Person was? Hatte denselben Vornamen wie der Herr Oliver, der Koch. Stimmt's? Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Also ich weiß nicht, von was du redest. Du bist ja völlig verwirrt, Junge. Absolut, das Bier ist schlecht. Das Bier ist wirklich schlecht. Ja, und schon wieder schwelge ich in Vergangenheit. So, wegen dir. Chris, es ist du, mal wieder. Du hörst jetzt auch die ganze Zeit die Non-PG-Ausgaben. Ich höre die ganze, oh ja, ich höre die Non-PG-Ausgaben. Du kannst nicht loslassen, du kannst nicht ablassen. Ich kann nicht loslassen, es ist wirklich großartig, Non-PG nochmal zu hören, ja. Muss ich wirklich sagen. Wäre das Produkt nicht so unfassbar scheiße, ohne Witz, ich würde dich fragen, machen wir nochmal. Ich bin ja großer Sympathisant vom Bleacher Report auf Twitter. Ich nicht. Es ist großartig. Es ist also wirklich, das ist Kinder, Kika ist das. Ich sage ja immer Kika. Auf jeden Fall haben tatsächlich Leute gedacht, ja, Ross in Chicago, ja, da kommt Punk zurück. Oh, da waren bestimmt welche enttäuscht, könnte ich mir vorstellen. Kann ich mir, ja. Naja, was kann man gar nicht zurück. Gut, war. Chris, viel Gelaber und es kommt im Endeffekt auch fast schon gar nicht. Ich will einfach nur dieses Event so weit wie möglich. Ja, wir sind doch noch gar nicht da. Bleib doch mal ruhig, Junge. Du bist ja, völlig. Ich will es so weit wegdrücken, drängeln, ja, wie es geht. Wir sind auch noch unfassbar weit weg, mein Freund. Gott, unfassbar weit. Denn jetzt kommen wir natürlich mal wieder zu den Weigh-ins. Das ist der nächste Programmpunkt bei uns. Was denn? Ja, ich wieder vergessen, war 14 Tage nicht mehr hier. Du bist ja völlig geisteskrank. Ich durchlebe hier die Hölle. Und ja. Du vergisst sowas einfach, oder was? Das ist wirklich, also diese Woche muss ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Fiel's mir ins. Ach, das kann doch alles die Wahrheit nicht sein. Jetzt will ich auf dem neuen Rechner mein Gewicht eingeben. Da kommt da, dass man Flash installieren muss. Logisch. Wozu brauche ich denn da Flash? Egal. Also diese Woche muss ich gleich wieder sagen. Habe ich so viel Sport gemacht wie schon ewig nicht mehr. Also insgesamt bin ich 2 Stunden gejoggt diese Woche und es hat riesen Spaß gemacht. Also es ist wirklich unvorstellbar, wie viel Spaß das macht, wenn man dann mal so richtig drin ist. Und dennoch habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier wieder 1-2 Kilo abgenommen habe. Weil einfach so, es pendelt sich einfach ein. Kannst du dir ja vorstellen, wa? Ja. So. Und also bist du überhaupt nicht mehr gespannt, wie viel ich jetzt wiege. Das Thema hat sich schon abgenutzt, muss ich sagen. Ja, für dich vielleicht, aber für mich nicht. Für mich ist es Dreh- und Angelpunkt hier in meinem Leben aktuell. Mein ganzes Leben richtet sich nur danach, wie viel ich habe. Ist doch nicht noch weiter platt. Auf jeden Fall berichte ich jetzt mal detailliert Tag für Tag, was ich so gemacht habe. Oh Gott. Also am Mittwoch. Du bist doch selber schuld. Du provozierst mich doch. Ich hätte mich doch schon längst auf die Waage gestellt, wenn du nicht so destruktiv wieder wärst hier. Wieso wieder? Ja, das ist so manchmal deine Art. Nur weil du nicht so schön abnehmen kannst wie ich. Pass auf, Chris. Letzte Woche habe ich 104,1 Kilo gewogen. Es gibt die Möglichkeit, dass ich heute ein 5-Jahres-Rekord oder hoch, wie auch immer, nee, hoch nicht, ein 5-Jahres-Tief erreichen kann. Dazu muss ich unter 103,3 Kilo kommen. Was ist dein Tipp? 103,2. Okay. Nein, wenn du Record-Breaking, wenn du nur gejoggt hast und nicht im Fitnessstudio warst und also keine großartigen Muskeln aufgebaut hast. Okay, das wäre dann 103,8. Dann gehe ich jetzt mal aufs Wegele. Oh, dieser Rechner, ich schlage gegen die Wand. Ich kann noch nicht auf die Waage, weil ich jetzt hier den Beachball of Death begutachten darf. Nennt ja auch jeder anders, ne? Wieso? Wie wird er noch genannt? Hallo? Ja, ich überlege. Ah, okay. Lieber Abflatsch sagen zum Beispiel was anderes. Ja, ja, es sind ja auch Windows-Idioten, oder? Bei Abflatsch. Abflatsch, ja. So, also diese merkwürdige Sendung wird heute von meinem Rechner torpediert. Es ist nur der Rechner, der hier mir Probleme bereitet. Ich kann noch nicht vom Rechner weg, weil er komplett gerade durchdreht. Wow. Also ich glaube, ich beschleunige das ein bisschen mit dem Umzug auf den iMac. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Ich habe übrigens am Sonntag gedacht, ich hätte das Problem gelöst. Mhm. Und zwar gibt es da irgendwie wohl ein bekanntes Problem bei MacBook Pros und Mavericks. Funktionierte der Computer auch wieder hervorragend am Sonntag. Aber seit Montag geht er schon wieder nicht mehr. So, jetzt geht's auf die Waage. Es ist absolut record-breaking, Chris. Mhm. Man kann es eigentlich gar nicht sagen. Setz mich unter Zugzwang. 102,7 Kilo. Das gibt's doch gar nicht. Das ist Wahnsinn. 102,7 Kilo. Jetzt kriege ich bestimmt gleich wieder einen Tadel, weil man darf ja nicht so viel mit einmal abnehmen. Das ist scheißegal. So, ich habe 1,4 Kilo abgenommen in einer Woche. Und seitdem wir den Scheiß jetzt machen, habe ich 8,3 Kilo verloren. Das ist unfassbar, oder? 1,7 Kilo pro Woche im Schnitt. Danke. Danke. Und es ist so leicht. Es ist so leicht. Leute, macht Sport, stellt eure Ernährung um und kauft euch einen neuen Rechner. So, meine Punkte haben sich offensichtlich nicht geändert. Das finde ich gut. Ich darf also weiter 49 Punkte verbrauchen. Ich kriege jetzt hier noch einen Hinweis. Zahlen lügen nicht. Und da steht hier, bitte geben Sie immer Ihr echtes Gewicht an. Also kurz gefasst war das jetzt. Aber es ist halt so. Was soll ich denn machen? Das ist eine Frechheit, oder? Unterstellen die dir, dass du lügst? Ja, steht Zahlen lügen Anzeigen. Nicht. Anzeigen. Ja, okay, mache ich dann. Ich drehe ja gleich völlig ab. Dieser Rechner, der macht mich total kirre. Man kann nichts bedienen. Oh, fürchterlich. Also, 102,7. Das lässt sich doch mal sehen, würde ich mal behaupten. Echt großartig. Kommen wir jetzt zu Nick Hein. Was? Das kannst du von mir aus erzählen. Das interessiert mich nicht. Nee, dann lassen wir es weg. Ja, ich kann ja überhaupt nichts über den erzählen. Wenn du hier schon als deutsche Speerspitze der Mixed Martial Arts Unterhaltung nicht mal erwähnst, dass der großartigste deutsche Mixed Martial Artist Nick Hein einen Vertrag unterschrieben hat, ja, gute Nacht, Johanna. Ja, also im Vergleich zu anderen Podcasts tue ich aber nicht so, als würde ich jeden kennen, sondern wenn ich jemanden nicht kenne, dann ist er mir halt auch scheißegal. Und solange der Typ, der Typ keinen Kampf hat, ist er für mich sowieso unrelevant. Nur weil irgendeiner irgendwas unterschreibt, weil, weißt du überhaupt, als was der unterschrieben hat, vielleicht macht er die Toiletten sauber. In Abu Dhabi oder sonst irgendwo. Kein Mensch weiß, was sein Job da überhaupt ist. Das ist unrelevant, das Thema. Was willst du da vermelden? Nick Hein hat unterschrieben. Ja. So, nächstes Thema. Und in Fight Record weiß ich auch. Gut, Chris, dann ist das jetzt hier deine Rubrik. Los! Na, du bist dran, Chris. Jetzt ist mir zu blöd. Ja, so darfst du das natürlich jetzt nicht machen. Du musst jetzt schon den Leuten sagen, um was es geht. Das ist 4000 zu 1 hat ein Fight Record. Erzähl doch das mal ordentlich, was da los ist. Der hat einen Fight Record von 10 zu 1 und ich finde, das lässt sich doch sehen. Wenn man hier die ganze Zeit gegen so Kaspar kämpft in Deutschland. Kommen wir zum TRT-Verbot, das ja aufgehoben wurde letzte Woche. Damit sind wir jetzt auch schon wieder bei unserer Informationsrunde angekommen, wie bei jeder Ausgabe, Chris. Und du wirst es mitbekommen haben. Mit Vincent Balboa? Nee, wie heißt er? Vitor Belfort, genau. Vincent Balboa. Wäre eigentlich ein schöner Name. Absolut. Viel besser, ne? Ja, das ist echt schön. Wir fassen es mal einigermaßen zusammen und können dann auch noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Also, die Nevada State Athletic Commission, kurz NSAC, hat beschlossen, dass es in Zukunft keine Ausnahmegenehmigungen mehr für TRT geben wird, also für den medizinischen oder für die medizinische Anwendung von Testosteron, das angewendet wird, wenn du zum Beispiel einen zu niedrigen Testosteronwert hast, kannst du in Nevada beantragen, dass man, also grundsätzlich, so muss man es mal sagen, ist Testosteron verboten, gilt als Doping, aber wenn du nachweisen kannst, hey, mein Level ist so gering, ich muss das nehmen, mein Doktor sagt das ja, dann kannst du bei den diversen Commissions eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Und in der Regel bekommst du die, außer die haben Zweifel oder die haben dich schon mal irgendwie beim Bescheißen erwischt. So ist es bei Vitor Belfort gewesen, den haben sie praktisch in Nevada mal hops genommen. Er hatte keine Ausnahmegenehmigung und man hat bei ihm einen zu hohen Testosteronwert festgestellt. Deswegen gab es ja schon jetzt im Vorfeld zum Chris Weidman-Kampf Überlegungen, was passiert eigentlich, wenn er diese Ausnahmegenehmigung nicht bekommt und wird er dann Testosteron absetzen oder wird der Kampf sogar nach Brasilien verlegt? Wir haben darüber gesprochen. Also, diese Ausnahmegenehmigung wird es nicht mehr geben. Das hat natürlich jetzt wirklich richtig was losgetreten. Erstmal vielleicht noch interessant, das Ganze gilt für Boxen, Kickboxen und MMA, also das betrifft jetzt nicht nur MMA. Was aber interessant ist, es gibt nur ganz, ganz wenige Boxer, die jemals so eine Ausnahmegenehmigung erbeten haben. Was ich interessant finde schon. Es ist schon komisch, dass beim Boxen das offensichtlich nicht so verbreitet ist. Mhm. Also ich kann das zwar jetzt nicht irgendwie erklären oder begründen, warum das so ist, aber ich finde es schon verwunderlich eigentlich. Also dass es beim Boxen offensichtlich nicht so Einzug gehalten hat wie in der UFC. Der Punkt, warum sie das gemacht haben, also die NSAC, ist, dass sie damit ein Zeichen setzen wollten, um auch ja, so eine kleine Welle loszutreten, dass andere Commissions das dann auch umsetzen und diese Verbote auch anwenden. Es ist ja so, dass die Nevada-Geschichte schon so ein bisschen eine Art Leitmedium ist. Das, was die machen, machen alle anderen nach. Das sind die Big Player. Letzten Endes ist das sozusagen das MMA-Radio der Commissions. Und ja, was ist denn los bei dir? Nichts. Ich lock mich gerade bei Mixcloud an. Ja, schön. Also, diese Diskussion, Testosteron in diesem Sport zu erlauben, sich doch jetzt schon eine ganze Weile hinzieht. Dana White hat ja auch schon mal gesagt, er wäre froh, wenn es diese Ausnahmegenehmigung nicht gibt, dann gibt es die Diskussion nicht mehr und wir haben alle mehr oder weniger was davon, weil wir uns da nicht mehr drum kümmern müssen. Kann man natürlich jetzt sagen, naja, man muss sich vielleicht nicht mehr um die Ausnahmegenehmigung kümmern, aber dann versuchen das bestimmt die ein oder anderen Kämpfer heimlich zu machen. Aber da kommen wir noch später drauf. So, die UFC hat dann auch sofort reagiert und hat gesagt, dass ab jetzt bei allen Events, in denen die UFC als Commission fungiert, zum Beispiel in Australien, ich glaube auch in England ist das so, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass da ebenfalls diese Testosterontherapien, diese Ausnahmegenehmigungen nicht mehr erlaubt sind, die nicht mehr erteilt werden. Sprich, auch die UFC will dieses Antitestosteron, sagt man da, Abkommen, ich weiß es nicht, umsetzen. Komisch, dass da erst so eine Commission genau muss. Ja. Da kann man schon mal trefflich drüber streiten, warum man eigentlich vorher nicht mal reagiert seitens der UFC, warum man vorher sagt, naja gut, ist halt irgendwie erlaubt, deswegen, was soll man denn machen? Also die könnten ja selber eine Policy aufsetzen und sagen, nee, das gibt's bei uns nicht, der das Zeug braucht, der das benutzt, der fliegt raus. So, das kannst du ja in die Verträge reinschreiben, aber das haben sie sich ja dann irgendwie dann doch nicht getraut oder wie auch immer, weil das nächste, was natürlich interessant ist, wie ist es jetzt in Bundesstaaten, wo das Verbot nicht besteht? Also es macht ja irgendwie wenig Sinn zu sagen, ja, hier gilt das, hier gilt es nicht, weil es kommt ja auch mal vor, dass Kämpfer kurzfristig einspringen für einen Kampf oder Kämpfe verschoben werden müssen oder so. Da wirst du ja wahnsinnig. Also mal gilt's und mal gilt's nicht. Eigentlich musst du da einheitlich sagen, nirgendwo wird es in Zukunft Ausnahmegenehmigungen für TRT geben. So sehe ich es jedenfalls. Ja, klar. Ja. Ja. In einem offiziellen Statement der UFC hieß es dann auch, wir hoffen, dass nun alle Commissions das Verbot umsetzen, da stehen sie sich natürlich so ein klein wenig wieder aus der Verantwortung, weil sie dann sagen, wenn das dann alle machen, dann müssen wir uns nicht mehr so sehr drum kümmern, aber prinzipiell, also, nee, ich weiß überhaupt nicht so richtig, warum sie da nicht das Heft in die Hand nehmen und sagen, wie gesagt, das gilt jetzt überall, für alle UFC-Events, warum sie sich da so drum rumwinden die ganze Zeit, aber sich nach außen hin so profilieren, als wäre das Beste, was je passiert ist. Das geht mir nicht so richtig in den Kopf rein. Dana White meinte, I'm pumped, couldn't wait for that garbage to go away. Also Ja, natürlich, jetzt auf einmal. Das ist genau das, was du ja auch gerade gesagt hast. Wieso hat er da nicht vorher dafür gesorgt, dass es verboten ist? Das kann ja so schwer nicht sein. Da muss man wahrscheinlich einfach reagieren. So. Interessant wurde es ja natürlich, was passiert jetzt mit Brasilien? Das war ja immer so eine Art toter Raum für den Missbrauch von Testosteron. Da sind ja dann so Kämpfer wie Vitor Belfort, Dan Henderson und so weiter gerne mal hingefahren, um Kämpfe bestreiten zu können und sich da eine Ausnahmegenehmigung abzuholen. Und Dan Henderson bekommt für seinen Kampf am 23.03. gegen Shogun noch eine Ausnahmegenehmigung. Mhm. Aber das ist die letzte, die erteilt wird von der brasilianischen MMA Athletic Commission. Kurz soll ich es auf Deutsch sagen, CAB MMA oder CAP MMA, wie auch immer. Das wird die letzte Ausnahmegenehmigung sein, die diese Brasilianer da erteilen. Mhm. Zunächst waren sie sich aber noch nicht ganz klar, ob sie das auch umsetzen wollen mit diesen, mit dem Einstellen von Ausnahmegenehmigungen. Dieser komische Hampelmann, der Arzt, der ja auch, nee, das war ein anderer Arzt, aber der Arzt jetzt hier von der brasilianischen Commission meinte, wir sind nicht mit der NSAC zusammen. Und nur weil da eine Entscheidung getroffen wird, bedeutet das nicht automatisch, dass die auch bei uns gelten muss. Aber wir werden es definitiv diskutieren und einen Tag später haben sie dann beschlossen, dass TRT ebenfalls verboten wird in Brasilien, was ja gut ist. Ja. Jill Sonnen und Wanderlei Silva für ihren Kampf am 31.05. bekommen also diese Ausnahmegenehmigung nicht mehr. Der letzte, Dan Henderson. Das war übrigens auch so der erste größere und dokumentierte Fall, der 2007 so eine Ausnahmegenehmigung in Nevada bekommen hat. Das ist vielleicht auch noch interessant. Im Endeffekt ging das los mit Dan Henderson und endet auch wieder mit Dan Henderson. Was ja auch einiges sagt über den doch schon älteren Herren. Dan Henderson hat sich dann natürlich auch zu Wort gemeldet und hat einen wirklich derart dämlichen Vergleich gebracht, aber den möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Dan Henderson meinte, verbieten die jetzt auch Insulin für Diabetiker? Na also, komm. Sie machen es sich leicht, sagt er. Ja, anstatt mehr Tests zu machen und Pads in den Griff zu bekommen, verbieten sie die Medikamente, die bereits unter Beweis stellen konnten, dass sie Menschen mit niedrigen Testosteronwerten helfen. Nun wäre es mir neu, dass man aufgrund eines zu niedrigen Testosteronwertes sterben kann. Also habe ich jedenfalls noch nie gehört, dass einer an Testosteronmangel gestorben ist. Wollte ich gerade sagen, also es ist ja nicht lebenswichtig. Also das ist ja, es ist totaler Bullshit. Und Insulin und Diabetes, das ist, also ja. Aber da sagt er schon alles, wenn du dann mit solchen Argumenten kommen musst. Ja, also ich meine, wenn es einen berechtigten Grund gäbe, dass er das nehmen muss, ja, außer dass es halt einfach ihn so ein bisschen mobiler noch macht und jünger hält und einfach so ein bisschen hilft, im Business weiter in Fuß zu fassen, ja, dann könnte er das Argument ja gerne mal vorbringen. Chris Weidman hat sich auch zu Wort gemeldet und hat natürlich als Mr. America gesagt, das ist ein Wahnsinnstag für den Sport. Darauf habe ich schon lange gewartet. TRT war und wird immer Betrug sein. Ich bin froh, dass Nevada das auch endlich erkennt. Insbesondere, weil ich als nächstes gegen einen bekannten TRT-User hätte kämpfen sollen. Ich hoffe, dass alle anderen Commissions dem Beispiel folgen. Das war längst überfällig. Und das ist der Punkt. Das wäre so schön, wenn der dumme Wichser schön von Machida auf die Fresse kriegt. Chris, das ist ein guter. Also da jetzt auch nochmal richtig schön in die Wunde rein und auf die Hype-Welle mit aufzuspringen und... Nee, das war schon immer jemand, der sich da relativ, also wirklich sehr klar positioniert hat. Das ist ein Arschloch. Er wurde ja auch im Vorfeld schon mehrfach darauf angesprochen, eben weil er ja gegen Vitor Belfort antreten wird, oder jetzt eben nicht mehr, aber damals. Und der hat sich schon immer klar davon distanziert und wirklich auch klar gemacht, dass er überhaupt nichts davon hält. So. Das ist ein Arschloch. Kannst du das begründen? Ja. Wie? Will ich aber nicht. Das ist schlecht. Das ist nämlich eine stolze Reaktion von mir. Ja, wahnsinnig stolz. Mir schwellt schon der Kamm. Alex Davis, das ist der Manager von Bigfoot Silva. Der ist ja auch bekannt, dass er gern sich mal so ein TRT-Beutelchen reinpfeift. Meinte, das ist falsch. Viele Leute brauchen TRT aus medizinischen Gründen. Ja, dann sollen sie doch einen Attest vorlegen. Das mit dem Attest kannst du ja schon mal knicken. Weil, also, guck mal, wenn du jetzt ein Kämpfer bist, der damit seinen Lebensunterhalt verdient, ja, der wird ja mit Sicherheit irgendeinen Arzt finden, der auf irgendeinen Zettel kritzelt, dass du TRT benötigst aus medizinischen Gründen. Ja, dann muss man halt einen hauseigenen Arzt installieren. Nee, dann gibt's sowas halt einfach nicht, weil es Betrug ist. Frisst du eigentlich schon wieder? Ein Apfel. Du frisst... Ich esse einen verdammten Apfel. Du kannst doch nicht ständig fressen. Ich höre doch eh nur zu, dummes Schwein. Aber du frisst immer nur. Immer wenn ich esse einen Apfel. Das ist mir schon so oft aufgefallen. Auch wenn du Vier Ecken 2-11er machst, dann fängst du an. Du bist der Leiter von Vier Ecken 2-11er, fängst an, eine Mandarine zu fressen und der Potscher hängt in den Seilen, weil du da deine scheiß Mandarine pellen musst. Der pfeift sich doch immer da so eine Flippe rein. Das ist ein ähnlicher Vergleich wie Diabetes und TRT. So, Also mal weiter hier mit der Geschichte, was Alex Davis zu der ganzen Geschichte meint. Er meinte noch, Leute, die einen zu niedrigen Testosteronlevel haben, brauchen es. Wenn man es verbietet, löst man nicht das Problem. Es wird andere Wege geben, es sich zu beschaffen. Ja, dann mach doch. Wir brauchen bessere Tests. Da draußen gibt es so viele Pads, die Leute einschmeißen, von denen die Tester nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Aha. Der einzige Klient, der TRT nutzt und den ich betreue, ist Bigfoot. Bei ihm ist nachgewiesen, dass er TRT braucht. Warum? Es ist unfair, wenn Leute, die einen zu niedrigen Wert haben, ihn nicht auf normal anheben dürfen. Also da möchte ich nur noch mal ganz kurz sagen, das wäre also so, wie wenn man sagt, ja, es ist unfair, dass ganz dumme Leute kein Abitur schaffen und nicht zum Beispiel abschreiben dürfen. Ist ja auch unfair. Also eigentlich müssten dann ganz blöde Menschen immer abschreiben dürfen, weil es ist ja unfair. Die haben halt einfach einen zu niedrigen Wert. Also kann man doch ganz einfach lösen, oder? Oder dass die halt einfachere Fragen bekommen. So hört es sich an. TRT wird völlig falsch verstanden, sagt er. Das ist genauso, als wenn du, weiß ich nicht, VfB Stuttgart oder Borussia Mönchengladbach 3 Tore Vorsprung gegen die Bayern gibst. Das ist genauso ein Bullshit. Ja. Natürlich auch nicht reichen, hast du völlig recht. Wenn du einen niedrigen Testosteronwert hast, wirkt sich das auf dein Training und deine Performance in Kämpfen aus. Diese Leute müssen die Möglichkeit haben, den Wert anzupassen. Ja. Ich führe jetzt überhaupt nicht wieder mein Argument hier an mit den zu kurzen Armen oder sonst irgendwas. Ich finde, diese Aussagen sind so lächerlich, weil nicht eine der Pro-TRT-Aussagen. Diese Aussagen sind hilflos. Die sollen mir doch einfach mal das Problem sagen. Es kann doch jetzt nicht sein, dass er wirklich argumentiert, ja, er ist halt zu schwach. Ja, ist halt so. Ich bin auch zu schwach, um in der UFC anzutreten. Rat mal, was ich dagegen mache. Ich trete nicht in der UFC an. Achso, ich dachte, Weight Watchers ist der erste Schritt. Ja, auch ein bisschen. Nick Lembo, das ist der Typ, der tut es nämlich interessant. Der ist vom New Jersey State Athletic Control Board. Also die betreuen praktisch diese New Jersey-Region, hat sich auch schon mal zu Wort gemeldet und meinte, wir werden TRT noch nicht verbieten, aber wir werden uns Nevadas Entscheidung genauer anschauen. Sprich, hä? Naja, es liegt ja jeder Commission selbst, oder jede Commission kann selbst entscheiden, ob sie das jetzt umsetzen oder nicht. Beziehungsweise, nee, es ist ja keine Grundsatzentscheidung für den kompletten Sport. Ja, aber gibt es denn da eine Grauzone? Nee, es gibt überhaupt keine Grauzone. Es ist halt in Commissions eingeteilt. Also die Nevada Athletic Commission ist zum Beispiel nicht für die Kämpfe in New Jersey verantwortlich. Ja, ist mir klar. So, und wenn die in New Jersey sagen, nö, für uns ist es kein Problem, wir vergeben weiterhin diese Ausnahmegenehmigung, dann ist es halt so. Dann ist das halt so. Also, ich finde es auch lächerlich, weil. Was will man sich denn da angucken? Wie sich das entwickelt oder was? Ja, was will er denn sagen? Er wird halt, denke ich mal, im Endeffekt wollen sie damit sich vielleicht auch so einen kleinen. Ich weiß es nicht, was er damit sagen will, um ehrlich zu sein. Er will wahrscheinlich damit sich noch ein bisschen Zeit erkaufen mit dieser Aussage, weil er sagt ja nicht, wir lehnen das ab oder er kann ja nicht sagen, wir befürworten es. Dann würden alle fragen, warum setzt ihr es dann nicht sofort um? Wenn er sagt, wir lehnen es ab, das steht ihm wahrscheinlich auch nicht so gut zu Gesichte. Also deswegen versucht er hier, die Leute erstmal so ein bisschen zu beruhigen und sagt, also wir gucken uns das mal an und vielleicht setzen wir es dann auch um. Ich vermute, dass das früher oder später kommen wird, dass sie es umsetzen. Weil eben es gibt halt keinen verdammten Fakt für TRT. Nee, es gibt halt nur diesen Fakt, dass die anderen Kämpfer oder dass die Kämpfer, die das nicht nutzen und es bräuchten, weil ihr Testosteronwert zu schwach ist, dass die dann insgesamt nicht die Leistung bringen können, die andere Kämpfer mit einem normalen Testosteronwert bringen. Aber wie gesagt, das ist für mich kein Argument, das ist halt Pech. Also drehen wir uns auch schon seit Wochen im Kreis. Ja, brauchen wir auch hier auch, denke ich mal, nicht mehr auszuführen. So, was dann natürlich das Ganze ausgelöst hat, das konnte man so, glaube ich, im ersten Moment gar nicht begreifen, will ich fast schon sagen, weil es ging natürlich sofort los, ja, was ist jetzt mit Vitor Belfort? Und das ist jetzt wirklich ein Rattenschwanz, der da letzten Endes hinterhergezogen wird. Was soll mit dem sein? Ja, pass auf. Es war ja so, Vor ein paar Wochen gab es doch diese MMA Awards in Las Vegas. Ja? Ja. Ich weiß nicht mehr, wann die waren. Ich versuch's gerade irgendwie. Ist egal. Am Am 7.2., genau, am 7.2. waren die, das habe ich gerade hier ergoogeln können. Da wurde Vitor Belfort zufällig von der Las Vegas, also von der Nevada, von den Nevada-Typen getestet. Weil er ja am 24.5. diesen Kampf haben sollte gegen Chris Weidman in Las Vegas. Deswegen wurde er praktisch einfach so random getestet. Mhm. Jetzt gehen wir mal überhaupt noch gar nicht darauf ein, dass Lyoto Machida mittlerweile gegen Weidman antritt. So, er wurde getestet und bevor diese Testergebnisse veröffentlicht werden konnten oder bevor die veröffentlicht werden dürfen, so muss man es eigentlich sagen, muss er wohl erstmal um eine Ausnahmegenehmigung Antrag stellen oder irgendwie. Also er kann, die können das jetzt nicht einfach veröffentlichen, das Ergebnis. Mhm. Ja. So, sie haben ein Ergebnis, was da bei Vitor Belfort rauskam bei diesem Random-Test, aber da er bis zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht für irgendwelche Kampfgenehmigungen oder Ausnahmegenehmigungen irgendwie einen Antrag gestellt hat oder weiß der Kuckuck, ist das erstmal unrelevant, weil es könnte ja auch sein, dass die UFC sich kurzfristig entscheidet und das Event in Brasilien stattfinden lässt. Also deswegen, denke ich mal, hat er da einfach bislang... Auch da, ich kann dir nicht sagen, warum er bislang noch nichts... ich bin halt völlig von der Rolle, Chris. Mach doch nichts. Ja, du bist halt völlig unterversorgt, rein körperlich. Nee, das liegt an dir. Mhm. Naja, klar. Infekt dich da. Du bist so ruhig. Ich komme nicht mehr dazu. Ich habe so einen starken Schnupfen und ich komme nicht mehr dazu, was zum Trinken, weil du einfach gar nichts sagst, Chris. Das ist eine Frechheit. Also, aber es ist fast... Im Endeffekt, ich sende jetzt so wieder wie letzte Woche. Da habe ich mich wohler gefühlt. So, Leute, hallo. Chris ist leider heute nur körperlich anwesend, geistig nicht. Aber der Körper macht trotzdem auch Geräusche. Chris, mach mal ein Geräusch. Ja, geht doch. Also, wie gesagt, der Belfort da random getestet, pipapo. So, jetzt kam ja praktisch raus, okay, die UFC... Ach, wie kriege ich denn das jetzt zusammen? Ich bin völlig von der Rolle, Chris, heute. Ich kann es nicht zum Happy End führen. Ich wäre, mein Körper wehrt sich gegen diese Sendung heute. Mein Körper wehrt sich gegen diese Sendung. Ich hab gesagt, dass der Weidman scheiße. Nee, du laberst dann halt irgendwas. Und irgendwas ist auch nicht gut. Sollte themenbezogen bleiben. So, jetzt war es halt so, dass es zuerst hieß, der Belfort hätte freiwillig auf diesen Kampf jetzt erstmal verzichtet. Heißt es jetzt? Hieß es zuerst. Mit der Begründung, er bräuchte einfach ein bisschen, um den Körper freizukriegen von diesem Testosteron-Gedöns. Dann hieß es von Seiten des Belfort-Camps, Moment mal, wir haben überhaupt nicht gesagt, dass wir den Kampf nicht wollen, sondern wir haben lediglich darum gebeten, noch ein bisschen den Kampf nach hinten zu verschieben, damit Vitor genug Zeit hat, das Zeug aus seinem Körper rauszubekommen und dann ja, unter den neuen Regeln antreten zu können. So. Und jetzt paarst du das mal mit der Geschichte, dass sie ihn random getestet haben und das Ergebnis niemand veröffentlichen will. Weder NSAC, weder Belfort, die UFC weiß ich gar nicht, ob die das überhaupt dürften, aber also Vitor Belfort, wenn er doch meinst wirklich... Meinst du die UFC, die Ergebnisse von der NSAC zu veröffentlichen? Ob die das dürften? Ja, ich weiß es nicht, ob die das überhaupt wissen, was da rauskam, aber nur mal jetzt prinzipiell, wenn er nichts zu verbergen hätte, ja, das wäre doch jetzt der Moment, wo er an die Öffentlichkeit gehen müsste und sagen müsste, hier am 7.2. habe ich einen Test gemacht. Und das heißt, er hat nichts zu verbergen. Naja, es ist ja wohl so, du darfst ja wohl Testosteron schon zu dir nehmen, ist ja nicht das Problem, aber wenn die Werte zu hoch sind, dann hast du halt ein Problem. Aha. Wie aha? Das wusste ich nicht. Nee, ich glaube, du kapierst es jetzt gerade nicht ganz. Hä? Prinzipiell. Du hast einen Testosteronwert, wenn der grundsätzlich zu hoch ist. Nee. Ja, genau. Aber bei Belfort ist es ja so, bei ihm ist ja bekannt, dass er so Testosteron zu sich nimmt. Ja. So. Und damit er das auch weiterhin hätte dürfen, hätte er jetzt in Las Vegas sich eine Ausnahmegenehmigung holen müssen für seinen Kampf gegen Chris Weidman. So. Das hat er aber nicht getan. Und deswegen können jetzt die Typen von der Nevada Athletic Commission ihr Ergebnis nicht präsentieren. Weil es nicht zu, weil er hat ja mit denen jetzt nichts zu tun, einfach. Er hat ja keine Ausnahmegenehmigung da geholt, er musste da keine Kampfgenehmigung sich einholen. Was soll ich denn jetzt sagen? Gut. Also jetzt trifft auf jeden Fall Chris Weidman auf Lyoto Machida. Und ja, Vito Belfort ist jetzt weg. Bin ich übrigens sehr gespannt auf den Kampf, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Denn da treffen ja auch im Prinzip zwei Philosophien aufeinander, ne? Weidman, so wie ich ihn kennengelernt habe, eher der offensivere Kämpfer, Striking, Kicking, oder? Er ist ein All-American, ist er auch ein Wrestler? Ja, er ist eigentlich nur ein Wrestler. Er ist eigentlich nur ein Wrestler, ne? Ja. Er ist eigentlich nur ein Wrestler, dann trifft er eigentlich, dann treffen wir dieselben Philosophien. Da muss man ja fast schon sagen, vielleicht ist das ein Long-Term-Plan von Machida, dass er ja in den letzten zwei Kämpfen fast nicht gegrappelt hat. Dann kommen wir jetzt zum Fight Pass. Den gibt's jetzt seit gestern auch. Ich sag einfach nichts mehr. Nee, pass mal auf jetzt, Chris. Sitz mal wirklich. Nee, ich hab jetzt gerade nämlich. Ich sag wollte dir mal mit was. Dir über Vito. Ich schiff jetzt hier in so ein Bierglas. Und dann friere ich das weg. Ich wollte jetzt mit dir über Vitor Belfort sprechen. Und ich finde doch aber den Machida viel interessanter. Dieser Belfort, dieses Eierkopfgesicht, der geht mir schon auf die Nüsse. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Fight Pass. Was gibt's denn da noch zu sagen? Ist es ein Arschloch, der nimmt TRT? So! Nee, das ist ja nicht nur der einzige. Ist ja auch egal. Also, seit gestern gibt's den Fight Pass. Hier ja, endlich bei uns mal ein Thema. Hier bei uns in Deutschland. Deutschland heißt es in Land Europa. Richtig. Du bist ja völlig des Wahnsinns. Und das Gute ist, na? Man kann den 7 Tage umsonst erstmal testen. Und es bietet sich auch an mit dem Event jetzt am Wochenende. Denn die Card ist relativ gut für so ein Fight Pass Event. Mhm. Und ich kann nur jedem raten, wenn er darüber nachdenkt, sich diesen Fight Pass zu holen, jetzt mal die Free-Trial-Geschichte zu machen. Weil schiebt die Melli wieder Schränke im Hintergrund, oder was? Das nächste Event ist dann schon wieder nicht mehr ganz so prall. Aber prinzipiell ist das jetzt endlich mal da. Und darauf haben wir gewartet. 7,99 im Monat soll der ganze Käse jetzt erstmal kosten. Das finde ich eigentlich okay. Ich werde, denke ich mal so, ab Donnerstag, Freitag mir das Ding mal für die 7 Tage holen. Darüber hinaus allerdings erstmal darauf verzichten, weil man kann nur mit Kreditkarte bezahlen. Das stand jedenfalls auf der Facebook-Seite von UFC Deutschland. Man müsste es aber nochmal gegenchecken, weil wenn da eine Information steht, dann, ja, ich weiß auch nicht. Also, da kann man sich nicht immer drauf verlassen. Wusstest du eigentlich, dass ich habe eine Menjua-Maniwa-Schwäche. Das ist so wie eine Rot-Grün-Schwäche. Ich habe eine Maniwa- und Menjua-Schwäche, wo ich gerade auf die Karte geklickt habe. Ja, den hatten wir doch erst gestern, vorgestern. Ja, so genau. Und natürlich gibt es bei uns auch diese Videodatenbank mit den ganzen UFC, Pride, Strikeforce, WEC, Affliction-Sachen. Das ist schon cool. Also da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber zu unterhalten, dass die Fights, die man sich dann nachträglich nochmal reinziehen kann, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ich glaube, dieser ganze Käse da mit Ultimate Fighter und so, das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, sich diesen Fight Pass zu holen. Aber diese 7 Tage würde ich an eurer Stelle definitiv mal probieren. Vielleicht könnt ihr das Wochenende nutzen, mal so einen Samstag auf Sonntag so ein, ja, mal durchziehen und sich da ein paar Events von früher angucken und einfach mal ein bisschen mit dem Ding rumspielen. Was mich schon ein bisschen gestört hat, war, dass man, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich benutze zum Beispiel keinen Flash und möchte eigentlich auch nicht unbedingt Google Chrome benutzen als Browser. Dann müsste ich mir jetzt aber schon wieder Flash installieren, weil dieser scheiß Player nur mit Flash funktioniert. Das finde ich ein bisschen kacke. Ist heutzutage einfach nicht mehr State of the Art. Also man kann dann, denke ich mal, schon HTML5 erwarten. Aber da sind die Kollegen von der UFC einfach noch ein bisschen hinten dran. Ich bin mal gespannt, ob das Zuschalten jetzt von Europa dazu führt, dass der Stream und der Fight Pass an sich ein bisschen instabiler wird, weil bislang gab es wirklich überhaupt keine Probleme, das lief 1A durch, anders läuft es wohl beim WWE Network ab, da soll es doch schon häufiger mal Probleme geben und Aussetzer, aber davon blieb der Fight Pass bislang verschont. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen austimen kann. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, am Samstag habe ich eh keinen. Also wenn du es richtig clever machen willst und 2 Events mitnehmen willst, dann machst du eigentlich so, dass du Sonntag früh den Fight Pass dir holst. Dann kannst du nämlich UFC 171 ist das, glaube ich, dann auch noch die Prelims mitgucken. In diesen 7 Tagen. Aber was wir jetzt noch nicht wissen, ist, dass wenn man sich in Deutschland den Fight Pass holt, dass man dann, oder ob man dann auch immer noch den Pay-Per-View gucken kann. Vielleicht ist ja der Pay-Per-View im Fight Pass drin. Oder ob man den noch außerhalb des Fight Passes gucken kann. Weißt du, was ich meine? Ja, da, also ich gehe davon aus, dass die Pay-Per-Views jetzt weiterhin umsonst sind. Aber das werden wir dann spätestens jetzt am Wochenende, jetzt am Wochenende nicht, sondern am nächsten Wochenende herausfinden, wie sich das dann verhält. Aber bislang war es ja auch so, dass alle Inhalte kostenpflichtig waren, bis auf diverse Prelims, aber die Pay-Per-Views an sich waren umsonst. So war es bislang ja trotz des Fight Passes in den USA. So war es bislang. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass das so bleibt. Aber ich denke mal, also ich habe bis jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört. Deswegen würde es mich wundern, wenn es da jetzt anders laufen würde. Du findest die Karte jetzt echt Bombe? Die Karte ist sehr gut. Die Karte ist sehr gut. Also, jetzt wird gerade geschrieben, Pay-Per-Views sollen in Zukunft 15,99 kosten und 17,99 in HD. Also, wenn das so ist, man hat ja, also aus meiner Sicht habe ich das so verstanden, dass die Events, dass du die ja später dir dann trotzdem angucken kannst, dass du diese Replay-Geschichte hast. Also ich bin mal gespannt, wie sie das dann machen. Oder weißt du, wie ich meine? Es hieß ja, dass du auf alte Events zurückgreifen kannst oder auf Pay-Per-Views, vergangene Pay-Per-Views. Ja, aber irgendwie musst du das ja dann steuern. Ab wann ist dann der Pay-Per-View mit inbegriffen und ab wann nicht? Also ist der nach einem Jahr dann im Fight Pass mit drinne? Oder so lange glaube ich nicht, aber ja, muss man mal abwarten. Deswegen warten wir jetzt einfach mal ab, wie sich das alles verhält jetzt in den nächsten 2-3 Wochen. Denn ich erinnere mich, nachdem der Fight Pass 2014 eingeführt wurde auf UFC.com, hieß es am Anfang auch, wir müssen jetzt für Pay-Per-Views zahlen, weißt du noch? Und alles, und dann ging das ja trotzdem erstmal noch. Richtig, richtig, ja. Nun gut, das hat aber UFC Deutschland Facebook geschrieben, ne? Das ist ja auch so eine Art Kasper-Verein, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen. Das können wir uns vor allen Dingen rausnehmen, weil wir bald mehr Likes haben als die. Ja, ich warte das jetzt erstmal ab, probiere das aus und solange es nur mit Kreditkarte geht, mache ich sowieso nicht. Mhm. Also da kommt es für mich überhaupt nicht in Frage. Legit, legit. Da bin ich dann doch, ne? Mache ich nicht. Ich gebe keinem amerikanischen Unternehmen mehr meine Kreditkartendaten. Also Sony war doch ein japanisches Unternehmen. Ja, es hat andere Gründe, Chris. Ach so. Ich bin gesucht. Ich werde gesucht von der NSA mehrfach, weil ich einmal habe ich Obama in Stiefel gepinkelt. Ja, scheiße. Trägt er Stiefel? Er trägt, ja, Cowboy-Stiefel. Cowboy-Stiefel? Ja, also nutzt das mal aus jetzt die 7 Tage und zieht euch diesen Fight Pass rein. Was auch noch ganz interessant war, Nate Diaz hat sich letzte Woche schon zu Wort gemeldet und hat einen ziemlich beachtenswerten Tweet abgesetzt. Und der lautete, I would like to request to be released from the UFC. Mhm. It's time for me to be on my way. Und es hat natürlich dann einige Fragen aufgeworfen. I did it my way. Es hat dann einige Fragen aufgeworfen, warum er genau jetzt fragt, ob er entlassen werden kann, nachdem das mit Gilbert Melendez praktisch festgezurrt wurde, der Deal. Ob das damit zusammenhängt irgendwie. Mein Melendez und Diaz sind ja befreundet, kennen sich ja. Oder ob er frustriert ist in der UFC, dass er da nicht den Respekt bekommt, den er eigentlich verdient hätte. Es ist schwierig zu sagen. Oder ob es halt einfach nur ein typischer Nate Diaz-Tweet war. Einfach nur wieder dumm rumgeblödelt, sage ich jetzt mal. Also ich bin der Meinung, die UFC kann sich das nicht leisten, so jemanden wie Nate Diaz gehen zu lassen. Weil sie haben so viele Events und du brauchst solche Leute, die dafür sorgen, dass auch mal eine durchschnittliche Card trotzdem noch für Interesse sorgt. Ja, gerade wenn du diesen Fight Pass hast oder so, dann ist es halt schlecht, wenn du dann immer nur so Cards hast wie jetzt in China. Da macht halt schon so ein Nate Diaz schon was her, wenn der irgendwo auf so einer Fight Pass Card steht. Und natürlich auch für UFC und Fox und so. Da ist der auch immer mal wieder für uns. Nate Diaz macht ja vor allen Dingen immer ein Brimborium drumherum. Das ist ja so ein richtiger Farbtupfer auf einer Card, ne? Ja. Eben weil er halt so eine schillernde Figur ist, im negativen Sinne wahrscheinlich eher. Ja, gut, aber er ist ja jetzt auch kein schlechter Kämpfer. Ist ja jetzt nicht so, dass er... Davon mal ab, gute Kämpfer haben wir, sage ich jetzt mal, einige. Aber so ein Typen, der drumrum immer mal wieder einen merkwürdigen Tweet, Pressekonferenz oder Weigh-ins ablässt, hast du nicht so viele. Und das finde ich, gerade sollte so Nate Diaz gehalten werden. Ja, ist halt jedes Event. Letzter Fight war bei Ultimate Fighter Finals, oder? Ja, das müsste so gewesen sein. Und da, ey, das Event war jetzt nicht so Bombe irgendwie aufgezogen, sage ich jetzt mal, ohne dass ich jetzt natürlich die Staffel gesehen habe. Aber ich habe mich gefreut, weil er die jetzt mal wieder ein bisschen den Kasperle raushängen lassen hat. Und ja, ist schon scheiße. Ist schon scheiße. Er hat vor allem dafür gesorgt, dass die Finals relativ gute Einschaltquoten hatten. So, also nämlich. Das war ja sehr überraschend, dass die so gute Einschaltquoten hatten. Damit hat Ricky? Keiner so richtig gerechnet. Ja. Ja, halt mal kurz. Ich muss mal kurz. Na, was denn? Pipi. Ja. Deswegen. Na gut, dann bin ich jetzt weg. Ja, du, soll ich jetzt eine Musikpause machen, wenn du aufs Klo gehst oder was? Einmal bitte Hoop Alpert and the Tijuana Brass. Kennst du das? Ja. Also, ist ja wirklich ein Ignorant. Du kennst ja auch nur deinen Schwanz. Geh einfach aufs Klo. Der kennt nur seine elektronische Büchsenmusik. Geh einfach aufs Klo. So, also, Nate Diaz, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er wirklich gehen will. Ich weiß nicht, es gab ja auch mal diesen lustigen Tweet, als er gemeint hat, er kann seinen Kampf nicht wahrnehmen, weil er auf ein Klassentreffen muss. Das war, glaube ich, sogar der Kampf bei den Ultimate Fighter Finals. Und ja, man muss vielleicht nicht immer alles glauben, was da so steht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Nate Diaz sich schon so ein bisschen ja von der UFC vielleicht links liegen gelassen, kann man ja nicht sagen. Er hatte seinen Titelkampf gegen Benson Henderson bekommen und so. Ich weiß nicht. Ich glaube, man sollte nicht allzu viel hineininterpretieren. Aber es ist immer mal wieder lustig, über Nate Diaz zu sprechen. Deswegen hat diese Meldung definitiv Relevanz, hier in der Sendung erwähnt zu werden. Alistair Overeem ist auch mal wieder ein Thema, das ich gerne mit in unseren kleinen, aber feinen Podcast mit einbeziehe. Der hat sich jetzt nochmal zu Wort gemeldet. Es ging ja darum, dass Dana White behauptet hat, Overeem hätte nicht die Eier, gegen JDS anzutreten. Overeem hat gesagt, ich habe eine Rippenverletzung. Und das Ganze hat er jetzt noch so ein bisschen unterfüttert, hat gesagt, vor Mai werde ich definitiv nicht zurückkehren können. Overeem ist aktuell in Holland untersucht, lässt sich da untersuchen. Und erst wenn er praktisch wirklich Klarheit darüber hat, was jetzt hier los ist, wird er dann irgendwie sich ein Timetable da zusammenstellen, wann er wo, bei welchem Event wieder auftreten kann. Er selber sagt, bevor ich nicht mindestens bei 90% bin, nehme ich keinen neuen Kampf an. Ich kann nicht sagen, wann ich zurückkomme. Also vor Mai rechnet er nicht damit und er weiß noch gar nichts. Deswegen ist es eigentlich ganz verständlich, dass er dann nicht einen Kampf gegen Junior dos Santos annimmt. Vor allem, wenn es dann ein Co-Main-Event oder, was ja auch mal geplant war, sogar ein Main-Event für eine Fight Pass-Card in Brasilien hätte werden sollen. Deswegen kann ich Alistair Overeem da schon verstehen, dass er da so ein bisschen den Kopf erstmal aus der Schlinge zieht. Das sehe ich aber schon so. Also ich glaube, dass Alistair Overeem sich das schon zweimal überlegt, ob er gegen JDS antritt oder nicht. Aber es steht jetzt erstmal nicht zur Debatte, denn Junior dos Santos hat ja jetzt seinen Gegner, aber darauf kommen wir nachher bei den Fight-Announcements. Ach so, ich wollte gerade reinbelken. So, dann das ist ja eigentlich mein Fight, ne? Hat sich GSP zu Wort gemeldet mal wieder. Der hat ja in letzter Zeit häufiger was zu sagen. Und hat sich zur aktuellen Welterweight Division so ein bisschen geäußert. Unter anderem natürlich über seinen alten Buddy Rory McDonald. Und er meinte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Rory Welterweight Champion wird. Er hat alles, was man dazu braucht. Die Niederlage gegen Robbie Lawler hat ihn nur noch stärker gemacht. Also es gab ja auch mal so eine ganz relativ überschaubare Phase, wo es hieß, GSP und Rory, die verstehen sich nicht mehr so gut und so. Und ich glaube, dass diese Aussage, wenn er ihn hier nochmal so heraushebt, auch nochmal unterstreichen soll, dass es da überhaupt kein Beef zwischen den Trainingskameraden gibt, die ja bei TriStar zusammen im selben Gym trainieren. Und ja, die Aussage an sich ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Ich denke mal, das ist uns allen klar, dass Rory McDonald das Zeug dazu hat, irgendwann mal Welterweight Champion zu werden. Außerdem hat sich GSP zum Kampf Hendricks gegen Lawler geäußert und hat da so ein bisschen Stellung bezogen. Er hat gemeint, beide haben die Power, den anderen auszunocken. Johnny hat vielleicht den kleinen Vorteil, dass sein Wrestling und Grappling besser ist, aber man weiß nie, man kann nicht in die Köpfe der Kämpfer schauen, sagt er. Alles kann passieren. Ich werde nicht beim Kampf, achso, das kommt noch oben drauf. Er wird nicht beim Kampf dabei sein, GSP, also er wird nicht in die Halle gehen, sich das angucken, aber er wird sich definitiv zu Hause angucken. Aber was man aus dieser Aussage definitiv rauslesen kann, ist, dass GSP Johnny Hendricks so ein bisschen im Vorteil wägt gegenüber Robbie Lawler und er seine Kohle wahrscheinlich auf Hendricks setzen würde. So hört sich's jedenfalls mal an. Ja. Finde ich aber mal gar nicht so schlecht, dass GSP sich da nochmal zu Wort gemeldet hat, weil es mich doch schon ein bisschen mehr eigentlich interessiert, was GSP so zu diversen UFC-Kämpfen und so denkt. Und diese ganze Doping- und Testosteron-Geschichte hat so ein bisschen irgendwie ihm nicht direkt geschadet, aber hat so ein bisschen, es ging halt nur noch darum. Wenn GSP irgendwo war, ging es nur noch darum. Und ich finde, der Typ kann uns noch so viel erzählen und hat noch so viel Meinung zu diversen Kämpfen, Kämpfern, alles Mögliche. Das interessiert mich fast mehr als sein Feldzug gegen Testosteron, was ihm dann immer wieder ein bisschen auch falsch ausgelegt wird. Aber gut, er wird sich jetzt, denke ich mal, still ins Fäustchen gedacht haben, als die Decision bezüglich der TRT-Ausnahmeregelung da von der Nevada Athletic Commission getroffen wurde. Dann gab es eine interessante Geschichte am Freitag. Und zwar war Joe Rogan zu Gast bei KROQ's Kevin and Bean Show und sprach von einem huge Announcement bezüglich Ronda Rousey. So richtig konnte allerdings nicht mit der Sprache raus. Es ging irgendwie darum, dass Ronda Rousey die richtige Gegnerin fehlen würde, um ja so eine interessante Rivalry zu starten. Einfach so einen Antagonisten oder ja, der Ronda Rousey immer wieder fordert. Oder vielleicht ist sogar Ronda dann eher die Antagonistin. Ist egal, aber irgendwie so ein Duell, das braucht man. Und Joe meinte darauf, dass praktisch die Typen von dieser Kevin and Bean Show sich darüber dann unterhalten haben, dass Ronda diese Gegnerin fehlt, meinte er, da liegt ihr falsch. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, was ich weiß. Ich weiß geheimes Zeug, aber ich kann es euch nicht sagen, hat Joe Rogan gesagt. Und die beiden Typen haben dann natürlich weitergebohrt und wollten wissen, was das jetzt hier ist. Und dann meinte er, ich kann wirklich nicht mehr sagen, als ich bereits gesagt habe. Ich verrate euch Folgendes. In den nächsten Tagen wird es eine große Ankündigung im Women's-Bereich geben. Es wird der Wahnsinn, völlig irre. Ich wünschte, ich könnte euch mehr sagen. Also das sehr gute alte Announcement for an Announcement. Ja, was man nicht machen sollte und was unter Umständen auch überhaupt nichts zu bedeuten hat. Ja. Geht es da um diese Holly Holmes? Oder wie heißt die? Nein, Holly. Es gibt natürlich, Holly Holm heißt die. Holly Holm. Es ging natürlich dann sofort los, was könnte das wohl sein, ja. Also das Erste, was man gehört hat, war natürlich Cyborg. Da gab es ja jetzt in letzter Zeit schon häufiger diese Gerüchte, dass sie gerne in der UFC, was heißt Gerüchte, sie selber hat es gesagt, dass sie gerne in der UFC dabei wäre, gegen Ronda Rousey kämpfen würde. Viele meinen, sie würde die 135. Die ist eins drüber, ne? Aber noch. Richtig. Sie würde die 135 Pfund nicht schaffen, ja. Ich habe mir mal ein bisschen von der angeguckt, Fight-Highlights und auch so ein bisschen Abseits, ist finde ich nicht so gut. Ja, also die ist fast... Ist natürlich ein Berserker. Ja, ich würde behaupten, dass die definitiv, also der Stärkste wäre, was Ronda Rousey jemals hätte kämpfen gegen, ja. Nee, also das ist überhaupt nicht mein Ideal einer Women's Mixed Martial Artist. Die ist so maskulin. Ja, das ist klar. Gegenüber Ronda Rousey ist das richtig. Weißt du, was ich meine aber? Ja, absolut. Absolut. Und diese Holly Holm, das ist schon eher das, wo ich sagen würde. Hey, du gehst ja nach dem Optischen jetzt. Ne, gar nicht mal. Naja, aber du willst mir jetzt ja nicht gerade sagen, dass Cyborg vom Kämpfer. Der Name allein nicht, schon. Also die heißt Christine Justino eigentlich. Naja, besser. Ja, aber ihr Spitzname ist halt Cyborg. Völlig behindert, Alter. Ja. Gut, also wenn es danach geht, dann hat sie natürlich absolut dann nichts zu suchen im Bantamweight, aber wenn es nach Leistung geht, und darum geht's ja, Gott sei Dank, in der UFC und bei MMA nicht, dann hätte sie da definitiv was zu suchen und wäre mit Sicherheit auch für Ronda Rousey also wirklich die Gegnerin, die man ihr vielleicht wünscht. Aber es könnte auch sein, dass das ziemlich nach hinten losgeht für die UFC und Cyborg Ronda Rousey besiegt. Und du dann das Problem hast, dass du halt mit optisch gesehen mit so einem Freak da rumrennen musst, als Bantamweight Championess oder Women's Champion oder weiß der Kuckuck. Zu der Holly Holm Geschichte kann man halt sagen, dass vor einem Jahr schon mal die Gerüchte ziemlich heiß gekocht, hochgekocht sind, dass sie kurz vor einer Verpflichtung steht seitens der UFC. Angeblich war man da auch kurz davor. Jetzt Ende diesen Jahres hat sie selber gesagt, dass sie bereit ist für die UFC, sie müssen nur mit dem richtigen Angebot kommen und dann sind sie am Start. Und was dann auch noch so gerüchtet wurde, war, habe ich schon wieder vergessen, habe ich doch vorhin noch mit jemandem auf Twitter drüber geschrieben. Das war... Ach genau, Gina Carano war noch mit ja, in der Verlosung, im Verlosungstopf, aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Erstens mal hat auch sie ein Problem, auf die 135 Pfund zu kommen. Das ist für mich das erste Ausschlagkriterium. Und zweitens, die hat seit 2009 oder so nicht mehr gekämpft. Ist in Hollywood, glaube ich, ganz gut aufgehoben, jetzt als Schauspielerin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier dieses huge Announcement ist oder irgendwas. Holly Holm kann ich mir theoretisch vorstellen. Aber es sind alles so Spekulationen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da Joe Rogan irgendwie einen Dicken gemacht hat, wenn ich ganz ehrlich sein soll. So nach dem Motto, ja, ich weiß, dass ihr nicht wisst. Mhm. Also irgendwie kommt mir das so ein bisschen komisch vor. Vielleicht erfahren wir es jetzt ja wirklich dann diese Woche, weil er hat ja gemeint, dass er innerhalb von einer Woche da Klarheit schaffen könne. Müssen wir mal abwarten, ob es dann tatsächlich so ist. Ja, also wie gesagt, ich würde es begrüßen, wenn Cyborg in der UFC gegen Ronda Rousey mal antreten könnte. Ich hätte Bock auf diesen Kampf irgendwie. Das ist so die Gegnerin, die Ronda Rousey wirklich ans Äußerste bringen will. Bei Holly Holm bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die das Zeug dazu hat. Das ist schwierig. Die Competition ist einfach so schwach, die dann außerhalb der UFC fighten. Und selbst in der UFC sieht man das ja, wenn da so ein Number-One-Contender-Kampf zwischen Alexis Davis und Jessica Ai bestritten wird, wie groß das Gefälle noch ist, dass es einfach schwierig ist, da jemanden zu finden, der. Bitter mit Kat Zingano, ne? Ja, aber auch da gehe ich nicht davon. Würdest du auch sagen, Ronda macht? Ja, das ist eine zwei Klassen drüber. Ich sage, das ist das letzte Jahr von Ronda Rousey in der UFC. Naja, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Weiß ich nicht. Kann sein. Hoffen wir mal nicht. Dann gibt es einen großen Erfolg für die UFC in England, und zwar konnten sie da einen richtig großartigen TV-Deal an Land ziehen, und zwar mit Channel 5. Mir persönlich hat das jetzt erstmal nichts gesagt, aber ich konnte in Erfahrung bringen, dass das einer der 5 großen frei empfangbaren TV-Sender in England ist, und der Deal erinnert sehr an diesen UFC und Fox-Deal. Es wird 6 Live-Shows 2014 auf Channel 5 geben von der UFC. Aha. Alle zur Primetime, und das bedeutet natürlich, das werden dann alles Events aus Europa und dem Mittleren Osten sein, die da dann zu sehen sein dürften. Los geht's jetzt Samstag mit der London-Geschichte und dann, wie gesagt, noch 5 weitere Events. Ach, der ist schon auf Channel 5? Der kommt sowohl bei BT Sport als auch bei Channel 5. Es gibt dann praktisch ganz einfach 2 Kanäle, die das übertragen. Und BT Sports bringt natürlich auch weiterhin alle anderen Events der UFC, aber Channel 5, dieser große Sender, wird 6 Live-Shows der UFC zur Primetime bringen, was natürlich wirklich großartig ist. Muss man definitiv. Ist bei Channel 5 nicht April O'Neil? Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Für die UFC bedeutet das in Zahlen, bislang haben sie so um die 10.000 Zuschauer oder Zehntausende Zuschauer gehabt. Also das variiert dann natürlich bei BT Sports. Und jetzt befinden wir uns dann halt ruckizucki in so einem Bereich mit 1 Million. Und das ist natürlich ein interessanter Bump für die UFC. Und vielleicht bringt es ja auch was. Und vielleicht können sie sich damit in England noch besser aufstellen und den Sport populärer machen. Also der Deal an sich ist wirklich groß für die UFC. Das ist, muss man definitiv mal so sagen. Dann gibt es noch eine ganz kleine Anmerkung bezüglich Thiago Silva, damit wir den nicht ganz aus den Augen verlieren. Der hat jetzt seine erste Anhörung, oder beziehungsweise eine Anhörung, wo es dann explizit darum geht, was da an diesem Tag, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war, passiert ist mit seiner Frau und mit ihrem Frau, mit dem Liebhaber der Frau und so. Hat er die erste Anhörung jetzt am 7.3. in South Florida. Mal gucken, ob da noch irgendwas rausfällt an interessanten Informationen. Dann hat sich Daniel Cormier zu Wort gemeldet. Da geht es ja jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen hin und her zwischen Daniel Cormier und Jonny Bones Jones. DC ist ja schon länger der Meinung, dass er derjenige ist, der Jonny Bones Jones den Titel abnehmen wird. Und die beiden haben ja auch irgendwie so ihre Probleme miteinander, sind schon ein paar Mal aneinander geraten. Und man versucht da ja so ein klein wenig schon auch was aufzubauen zwischen den beiden. Und Cormier meinte jetzt, wenn Gustafsson hochinteressant, ja, Manuar besiegt, dann hat er kein Problem damit, wenn Gustafsson als nächstes gegen Jonny Bones Jones antritt. Sehr gut, finde ich sehr interessant. Aber wenn Manuar jetzt überraschenderweise gegen Gustafsson gewinnt oder mehr Probleme für Gustafsson bedeutet, als man das vielleicht vorher sich gedacht hat, dann meint er, ja, dann würde ich eigentlich ins Rennen kommen und dann will er gegen John Jones ran. Und er könnte aber auch damit leben, dass er auf den Sieger des Kampfes Phil Davis gegen Anthony Johnson trifft und dass es dann praktisch so eine Art Number One Contender Match gibt zwischen Phil Davis oder Anthony Johnson und DC. Also klar, ist mit Sicherheit interessant für Daniel Cormier, was da jetzt passieren wird am Samstag, wenn Gustafsson das macht, von dem wir alle ausgehen, was er machen wird, nämlich dass er Manuel besiegen wird, dann gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen. Wenn dann noch John Jones seinen Titel verteidigen kann gegen Glover Teixeira, dann wird es definitiv da zum Rematch kommen zwischen den beiden. Aber ich sehe schon auch so, dass ich Cormier fit halten sollte, falls sich jemand verletzt, falls wirklich Gustafsson in Schwierigkeiten kommen sollte gegen Manuel. Man kann sowas nie ausschließen, es ist halt MMA, es ist alles möglich letzten Endes. Und ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass Daniel Cormier nicht noch höher gerankt wird bei den Light Heavyweight Rankings. Für mich ist das, was er bis jetzt gezeigt hat, ist so großartig gewesen. Und mit was für einer Leichtigkeit er. Ja, es wird auch ein bisschen so ein kleiner Disgrace gegenüber denen, die jetzt noch vor ihm stehen, die halt länger und mehr in der Division bisher geleistet haben. Ist ja egal, er hat ja im Heavyweight-Bereich wirklich auch die Besten der Besten besiegt. Und letzten Endes hätte er jetzt den Titelkampf gegen Cain Velasquez bekommen, wenn es nicht sein Trainingspartner und Kumpel gewesen wäre. Deswegen finde ich, man muss dann nicht immer sich dann auch noch in der anderen Division wieder komplett nach vorne arbeiten. Also das Geleistete ist ja nicht sofort weg. Wird an 6 gerankt, ne? Wird dann bei uns auf der Seite oder bei UFC? Ja, bei uns. Ja, ich glaube, mittlerweile ist er auf 5 geklettert. Aber ja, also DC ist für mich auch derjenige, der, glaube ich, John Jones Probleme bereiten könnte. Wobei ich ein interessantes Interview mir angehört habe. Ich habe aber jetzt überhaupt nicht mehr auf der Rechnung mit wem. Da ging es darum, ach, es war was, Schadens, ich weiß es nicht mehr genau. Der gemeint hat, dass der einzigste Gegner sei, der John Jones gefährlich wird, sei Alexander Gustafsson, weil er einfach diesen Reichweitenvorteil John Jones nehmen kann. Und die anderen Gegner wären zu klein und John Jones hätte da einfach diesen Reichweitenvorteil. Trifft auf DC komplett zu, finde ich. Plus dieses Well-Rounded. Ja, weiß ich nicht. Also Daniel Cormier hat ja auch gegen große Leute schon sehr gute Kämpfe gezeigt. Also wäre mit Sicherheit ein Kampf, den man gerne mal sehen würde. Und also, ja. Auf der Reichweite hat DC gegen Johnny Bones definitiv Defizite, aber ganz klar. Ja, ja, das ist ja überhaupt nicht bestritten. Aber das hat er ja auch schon immer gehabt im Heavyweight-Bereich. Hat er ja fast gegen jeden diesen Reichweiten-Nachteil gehabt. Aber das hat ihn ja nicht davon abgehalten, da durchzumarschieren und die Besten der Besten eigentlich zu besiegen. Also interessant wäre es definitiv. Weil er müsste auch, denke ich mal, keine Angst haben, da irgendwie in Fight zu gehen. Und John Jones ist bekannt dafür, dass er einen gute Takedown-Defenses hat. Und Beste, wa? In the game, oder? Kann ich so nicht sagen. Wie war denn das noch, die Geschichte gegen Gustafsson? Der erste Takedown, ne, jeweils in seiner UFC-Laufbahn, war gegen Gustafsson. Ja, das ist richtig. Aber ich kann es nicht beurteilen, wie stark das dann gleichzeitig ist oder ob er halt einfach... Naja, aber diesen Benchmark habe ich sonst bei noch keinem Fighter gehört. Ja, kann weißt natürlich auch daran liegen, dass er die Leute immer gut auf Abstand halten kann mit seinen Kicks und so. Was natürlich das Ganze nicht schmälern soll. Also ist mit Sicherheit, wie gesagt, ein interessanter Kampf. Doch, hätte ich Bock drauf. Definitiv. Ja. Dann gibt's endlich mal positive Nachrichten von TJ Grant, der immer noch mit den Nachwirkungen seiner Gehirnerschütterung zu tun hat. Aha. Er sagt, ich bin noch lange nicht da, wo ich mal war, aber ich komme meinem Ziel immer näher. Ich versuche mir so wenig wie möglich Druck zu machen. Ich trainiere noch nicht voll, ich trainiere auf der Matte und leichtes Boxtraining. Ich bin so bei 90-95%. Die komplette Koordination ist ja auch weg, wenn du eine Gehirnerschütterung hast. Also sei es weg. Zumindest bist du erstmal, wenn du die während der Concussion hast, du ja auch definitiv erstmal Probleme, eben koordinationstechnisch zu trainieren, ne? Ja, vor allem, wenn er sich jetzt schon ein Dreivierteljahr damit rumschlägt, denke ich mal, übel, dass er schon lange auch erstmal gebraucht hat, um wieder im Gym richtig zu arbeiten, weil es scheint ja nicht eine Art kleine Gehirnerschütterung gewesen zu sein, sondern eher dann schon ziemlicher Klopper. Und ist schon beachtlich. Also wenn du so lange ausfällst wegen der Gehirnerschütterung, das würde ich mir gerne mal von einem Arzt erklären lassen, was da eigentlich kaputt sein muss, um wirklich so lange auszufallen. Weil das habe ich jetzt persönlich noch nie gehört, dass jemand so lange ausgefallen ist wegen einer Gehirnerschütterung, habe ich noch nie mitbekommen, sowas. Also das muss wirklich eine extrem schwere sein. Und ich weiß nicht, ob das nächst Schlimmere nach der Gehirnerschütterung ist, glaube ich, das Schädel-Hirntrauma, oder? Wenn ich das richtig im... Das ist dann nicht, also das ich, kann dir, ich weiß, dass es schlimmer ist, aber ich kann dir nicht sagen, ob das das nächstgrößere in der Rangordnung ist. Das ist natürlich jetzt gefährliches Halbwissen, ist klar. Aber ja, also es scheint auf jeden Fall ein dicker Brocken zu sein, den er da hat fressen müssen. Naja gut, hoffen wir das Beste, dass er da schnell wieder auf die Beine jetzt kommt und er will in Halifax kämpfen. Das ist sein Ziel, was er sich gesteckt hat. Dann gibt's interessante Informationen. Die UFC war jetzt am Wochenende in Asien, in China, und es gibt interessante Informationen bezüglich eines Events in Japan, das wieder stattfinden soll, und zwar am 20.09. im Saitama Super, in der Saitama Super Arena wird's mal wieder ein UFC-Event geben. Interessant natürlich, da passen 37.000 Leute rein. Also das ist ein ziemlich dickes Ding. Und es hat natürlich Tradition, diese Arena, weil sie von 2000 bis 2007 die Pride Arena war. Also 24 Pride Events fanden da statt. Und da komme ich jetzt wieder auf diesen Fight Pass zu sprechen. Also da könnt ihr euch mit Sicherheit den ein oder anderen Pride Event mal angucken. Und das lege ich euch ans Herz. Also das war wirklich MMA at its best. Und in Saitama, wie gesagt, die UFC wird da am 20.09. sein. Zuletzt war man 2012 da, und das war, oder der Main Event war Benson Henderson gegen Frankie Edgar, und da hat sich Benson Henderson damals den Lightweight-Titel geholt. Das ist auch nochmal erwähnenswert, wie ich finde. Und wer gerne mal in Macau dabei sein möchte beim nächsten Event, die UFC wird am 23.08. nach China zurückkehren und in Macau wieder ein Event veranstalten. Aber mir ging es jetzt hauptsächlich um die Geschichte mit UFC in Japan, mit dem Event in dieser großen Arena. Die sind eigentlich immer ganz unterhaltsam. Und was heißt unterhaltsam? Das Publikum ist ja, das japanische Publikum ist ja schwierig. Es ist ja. Na, aber es ist halt schwierig. Das ist. Die klatschen halt viel, ne? Wird halt geklatscht, aber nicht ausgemacht, sage ich jetzt mal. Ja, während dem Kampf passiert nichts, und wenn dann mal irgendwie. Nö, da kommt also. Und dann mehr kommt da nicht. Ja, ich kenne es von New Japan Pro Wrestling. Genau, so in der Art ist es dann nämlich auch. Also da ist dann nicht viel los. Ja. Da ist dann nicht viel zu holen. Das ist schon so, ja. Ja, aber interessant wird es definitiv sein, vor allen Dingen, welche Kämpfer sie dann da hinschicken. Früher war Wanderlei Silva mit Sicherheit immer ein, oder ja, wäre mit Sicherheit ein sicherer Pick. Wenn du Wanderlei Silva da hinschickst, dann stand die Halle Kopf. Aber ich denke mal, das wird enge, wenn er Ende Mai erst gegen Jay Sonnen verliert, dann wird es, denke ich mal, knapp werden. Ja. Wenn wir schon bei Events sind, dann sind wir auch schon bei Fight Announcements. Das haben wir ja in den letzten Wochen dann immer mal wieder ein bisschen eher zusammengefasst, nicht so wie früher da ausgiebig und ausschweifend drüber gesprochen. Kurz und knapp, die wichtigsten Fight Announcements der letzten 7 Tage, natürlich heute bekannt gegeben worden. UFC 173, 24.11. in Las Vegas, JDS kommt zurück und trifft auf Stipe Miocic. Das ist die erste wirklich große Bewährungsprobe für Stipe Miocic, ja, gegen JDS. Gleichzeitig ist es für JDS definitiv auch eine Art Scheideweg. Also wenn er gegen Miocic verliert, das weiß ich gar nicht, ob er sich da nochmal so richtig davon erholen kann, weil das wäre schon ein hartes Ding, wobei natürlich die Heavyweight Division so stark nicht so stark besetzt ist und man sich schneller wieder von Niederlagen nach oben arbeiten kann. Ja. Dennoch, JDS muss diesen Kampf eigentlich gewinnen und Stipe Miocic eigentlich auch, um zu beweisen, dass er ein ernstzunehmender Contender für Cain Velasquez ist. Und Chris, du findest ja beide super und wirst dich, denke ich mal, dementsprechend auf den Kampf freuen. Ich finde beide super und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, für wen mein Herz da schlagen soll. Mir ist es eigentlich scheißegal, wer da gewinnt. Dieser Rise im Moment von Stipe Miocic, der ja lange nicht gekämpft hat, jetzt zuletzt gewonnen hat, unrühmlich, sage ich mal. Ich bin sehr gespannt, weil da treffen nun wirklich zwei Gesinnungen gegeneinander, weil JDS ist ja schon der wildere Kämpfer und Miocic seit dem letzten Kampf irgendwie so ein bisschen introvertierter. Ich bin sehr gespannt. Ja, es wird definitiv ein interessanter Kampf, weil beide sind ja für ihr Striking bekannt. Ja, ja. Also ja, das ja. könnte in so eine Boxing-Geschichte dann fast schon ausarten. Ja, Mensch hat den schnellsten Kick in der Division, ne? Ja, dann vielleicht sogar in so eine Kickboxing-Geschichte. Also das könnte wirklich ein interessanter Kampf werden. Ich freue mich darauf, weil es, wie gesagt, endlich mal eine richtige Bewährungsprobe für beide. Ist. Hauptsächlich finde ich für Miocic und für Dos Santos ist es einfach so eine Art geistige Bewährungsprobe, ob er da einfach nochmal aus diesem Tal rauskommen kann. Ja. Weil ich behaupte jetzt einfach mal, in JDS at its best besiegt Miocic. Aber es ist natürlich nach zwei solchen Niederlagen gegen Cain Velasquez zurückzukommen nicht ganz leicht. Das wird interessant sein. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auch auf die Rückkehr von Matt Brown. Und der trifft auf Eric Silva. Eric Silva, der ja uns begeistert hat mit seinem Knockout bei der Brasilien-Card, als er mit diesen Heel-Kicks da, die eigentlich illegal waren, wie sich herausgestellt hat, den Weg geebnet hat für einen großartigen Sieg. Der trifft jetzt auf Matt Brown, der ziemlich on the roll war, bis er sich dann verletzt hat. Weiß gar nicht mehr genau, was er da hatte. Bandscheibe oder was das war, im Rücken, glaube ich, irgendwie. Und es wird auch gleichzeitig der Main Event sein für UFC, für die Fight Night 41 in Cincinnati am 10.05. Da gibt es noch einige interessante Kämpfe. Okay, ich wollte gerade sagen, weil das huckt mich noch nicht so. Matt Brown, Eric Silva, doch ist schon eine Ansage. Okay. Ist schon ordentlich. Natürlich geht's besser, ist gar keine Frage, aber es ist halt eine Fight Night. Da muss man, denke ich mal, so ein paar Abstriche dann machen. Definitiv. Was ist noch interessant? Eve Edwards trifft auf Piotr Hallmann am 24.05. ebenfalls bei 173. Das ist dieselbe Card wie JDS gegen Miocic. Deswegen, bei Hallmann ist ja dieser Pole und Eve Edwards ist ein Veteran, den man kennen sollte und interessanter Kampf. Der Hallmann hat mich in seinem ersten Kampf begeistert, vielleicht nicht, aber hat mir sehr gut gefallen. Und im zweiten Kampf hat das so ein bisschen dann nachgelassen aus meiner Sicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, gegen wen der zweite Kampf war. Das habe ich nämlich schon verdrängt, aber den hat er, glaube ich, verloren, wenn ich richtig... Genau, gegen El Aya Quinta war das, richtig. Und gegen Francisco Trinaldo hat er seinen UFC-Debüt gefeiert und das war ordentlich und danach ging es dann so ein bisschen gegen Quinta bergab, aber Quinta ist einfach auch ein ziemlich starker Gegner. Dann fällt Thor Tröng aus, der sollte eigentlich bei UFC 171 kämpfen, anstatt Thor Tröng gibt es jetzt den Fight Bubba McDaniel gegen Sean Strickland. Lawrence Larkin trifft auf Costas, oder man weiß ja immer nicht, ob er Costas oder Costa heißt, Costa Philippou, ebenfalls bei UFC Fight Night 41 in Cincinnati. Larkin hat uns begeistert oder auch nicht, das kann man jetzt sehen, wie man will, Chris. Ich glaube, du magst Lawrence Larkin nicht so sehr. Nein. Ich muss sagen, es gab auch wirklich Kämpfer, die mich schon mehr unterhalten haben als Lawrence Larkin. Er hat in der UFC bis jetzt irgendwie noch nicht so richtig das zeigen können, was ich mir von ihm versprochen habe. Alles, was ich bei Strikeforce mit ihm gesehen habe, war interessant, sage ich jetzt mal so. Ja, nicht outstanding, aber interessant und in der UFC... Ich glaube, du mochtest den doch, ne? Nee. Ja, also ich mochte den, mögen nicht, aber als der da 2012 bei Strikeforce alles weggehauen hat, da habe ich schon gedacht, ja, da muss man mal ein Auge drauf haben, aber in der UFC setzt er das halt überhaupt nicht um. Und jetzt der Kampf gegen Costas Philippou macht in einer gewissen Hinsicht auch Sinn, weil einer der beiden... Gegen Elend, wa? Naja, einer der beiden wird sich halt verabschieden in die ewigen Jagdgründe und bei irgendwelchen Fight Pass Prelim Events dann rumdümpeln, denke ich mir mal so. Also Entlassungen und so, das ist ja so eine Sache bei der UFC, damit muss man mittlerweile vorsichtig sein, aber so das Standing, was dann dieser Kämpfer haben wird, der diesen Kampf hier verliert gegen, also Larkin oder Philippou, das wird natürlich nicht besonders groß sein, das ist klar. Dann freue ich mich auf die Rückkehr von Michael Chiesa, den ich ja sehr, sehr gut finde, und er trifft auf Francisco Trinaldo, großartiger Kampf bei UFC 173. Das ist auch wieder ein Event, das sich immer mehr großartigen Kämpfen füllt, da kommen wir gleich noch dazu, da wurde noch mehr bekannt gegeben im Laufe der Woche, aber Chiesa sage ich immer gerne, Francisco Trinaldo auch, freue ich mich drauf, wird super. Was ist das hier? Dustin Poirier trifft auf Akira Korisani, Das Ganze findet statt bei den Ultimate Fighter Nations Finale am 16.04. in Quebec. Dustin Poirier, zuletzt ja wirklich mit richtig starken Leistungen, der hat jetzt mehrfach eigentlich einen Kampf gefordert gegen Cub Swanson. Den hat er nämlich mal verloren, den Kampf gegen Cub Swanson, weil er on short notice, sagt man ja, glaube ich, im Englischen, da eingesprungen ist und gegen Cub Swanson angetreten ist. Und er wollte, denke ich mal, lieber gegen Cub Swanson antreten, nach seinem Diego Brandão-Sieg. Aber Akira Corisani, das könnte auch interessant werden, der Kampf. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Corisani kennt man natürlich von seinem Sieg gegen Maximo Blanco. Das war nämlich diese Disqualifikation. Ja. Mit diesem Knee to the Head und so. Also das kannst du dich vielleicht noch dran erinnern. Da, ja, er hatte doch auch geflammt, ne? Geflammt. Der andere da. Der. Warte mal, jetzt bringen wir, glaube ich, was durch. Nee, den Gegner von. Ja, bevor wir jetzt was durcheinander bringen, lassen wir es einfach mal so stehen. Ich glaube, das war nämlich auf dieser Singapur-Card, wo einer geheult hat. Ja, sei es drum. Auf jeden Fall, der Kampf an sich ist beachtenswert und sollte angeschaut werden. Dann wurden zwei Kämpfe bekannt gegeben für UFC und Fox 11. Beziehungsweise, die wurden nicht bekannt gegeben, sondern es gab zwei Verletzungen, so muss man sagen. Sean Soriano fällt aus. Dafür gibt es jetzt Mike Brown gegen Estefan Payan. Und Poncibio, oder wie der Affe da heißt, der Jordan Mean nach langer Verletzungspause wieder begrüßen sollte, der fällt auch aus und für ihn springt jetzt Hernani Perpetu ein. So, müssen wir einfach mal abwarten. Hernani Perpetu gegen Maximiliano Blanco. Nee, das wäre ein gegen Kampf. Jordan Mean. Nein. So. Was ich sagen will, wenn du den Kampf nur irgendwem erzählen würdest, würde denken, hä? Ich denke, du guckst kein Wrestling mehr. Ja, das stimmt. Das hat sowas davon. Das ist richtig. Jetzt kommen wir nochmal zu UFC 173. Da wurden zwei weitere Kämpfe zu Beginn der letzten Woche bekannt gegeben, die wirklich großartig sind. Mitch Clark gegen L.I.A. Quinta. L.I.A. Quinta, der uns ja wirklich gut gefallen hat zuletzt. Und TJ Dillashaw wird zurückkehren und trifft auf Takaya Mitsugaki. Auch das ist ein Kampf, den man sich definitiv angucken sollte. Das sind wirklich schöne Kämpfe, die dafür 173 bekannt gegeben werden. Und ebenfalls für Fight Night 41 in Cincinnati, Eddie Wineland gegen Johnny Eduardo. Deswegen insgesamt glaube ich, dass 173 sowieso geil wird, aber Fight Night 41 auch nicht zu verachten sein wird. Da bin ich mir relativ sicher. Also das ist wirklich so gefühlt eine der besten Fight Night Cards so der letzten Wochen, die sich so langsam zusammensetzt. Man kann natürlich auf jeder Fight Night Card irgendeinen Kampf finden, der interessant ist, aber so insgesamt macht mir die Fight Night 41 großen Spaß bis jetzt, wenn ich mir das so durchlese. Da freue ich mich drauf, definitiv. Ja, das waren soweit erstmal so die ganzen Neuigkeiten der letzten Woche und dann kommen wir eigentlich auch schon zu zur Fight Night 37. Rocky Zucki ging das doch. Genau, das war die Geschichte jetzt in Macau in China. Interessant, ich habe bei unserem schönen Daumen hoch, Daumen runter Spiel nirgendwo Daumen runter gegeben. Also es war, das liegt nicht daran, dass das Event so outstanding war, aber es gab halt nichts, was ich jetzt besonders schlecht fand oder so. Ja, es war halt ein sehr durchschnittliches Event, durchweg sehr, sehr durchschnittlich, aber richtig scheiße fand ich jetzt nichts. Okay, ich habe nämlich die Überschrift auf meinem kleinen Büchlein, was ich habe, wo ich mir mal Notizen mache, wenn ich das Event gucke, habe ich hinterm Eventnamen zum ersten Mal einen Daumen runter gemacht. Ja, also so weit würde ich nicht gehen. Wir können ja jetzt einfach mal hier mal gucken, wo wir übereinstimmen mit unserem. Ich habe eigentlich eine symptomatische Szene für das komplette Event und zwar beim Co-Main Event, beim The Ultimate Fighter Final, ne? Ja. Wang Sai gegen Sheng Yipeng. Die Namen sind Schall und Rauch in dem Fall. Nee, das ist, weil ich nämlich auch das aussprechen kann. Ja, okay. Sage ich das auch. Ich fand, dieser Fight war symptomatisch für die komplette Card, für den kompletten. Ich habe die Prelims nicht gesehen, Ricky. Ja, die waren jetzt nicht so viel besser als das, als die Main Card. Also das ist, weil du gesagt hast, ich achte ja immer auf dich, wenn du sagst, hier. Fan gegen Li, das musste gucken, dann gucke ich das natürlich auch. Aber ich fand dieses Sai gegen Li Peng, das war symptomatisch, denn als dieser neue Referee, den kannte ich gar nicht. Wan Nang, wie hieß der? Wie ist denn der neue? Ja, ich merke mir die Namen von denen. Auf jeden Fall, als der Referee gesagt hat, hier, bla bla bla, Touch Gloves. Ja. Hä? So hat keiner begriffen, so weißt du. Und John Anik hat auch noch gesagt, ah, ich glaube, die haben nichts verstanden. So. Und ich, so war der ganze Event so. Der war nicht, der hat nicht so gezündet bei mir komplett. Der Kampf war schlecht, das Co-Main-Event. Muss ich wirklich sagen, es war eine Frechheit, dieses Co-Main-Event. Entweder beide Fighter, die Finalisten von The Ultimate Fighter, waren gehemmt wegen des Druckes. Oder die konnten einfach nicht mehr. Als ich schon die Fight Record zum Beispiel, war das von Li Peng, der 7-7 hat? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was der für, wenn da einer im Finale ist, der richtig durchstarten soll in der UFC und einen Fight Record von 7-7-1 hat. Nee, ich glaube, das ist wieder, das ist ein bisschen falsch, glaube ich. Es geht, glaube ich, wirklich nicht darum, dass die jetzt da richtig durchstarten sollen. Ich glaube, das geht wirklich darum, für den asiatischen, chinesischen Markt Leute hinzustellen, mit denen sich dann die Fans dort identifizieren können. Also es geht, glaube ich, wirklich nicht darum, in den USA damit irgendwas zu reißen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, was diese Cards haben. Für uns ist das ja völlig unbedeutend. Also zum ersten Mal wurde mir richtig gewahr, dass du mir immer gepredigt hast, dieses Event, das musst du nicht gucken, denn das ist nicht für dein Gusto gemacht. Na, ich habe ja auch in der Ausgabe letzte Woche, die ich allein gemacht habe, habe ich ja auch jedem gesagt, das ist ein Event, das muss man einfach, kann man weglassen. Hast du die nochmal alleine gemacht? Ja, die habe ich alleine gemacht. Die hast du alleine gemacht, die letzte Woche jetzt? Ja. Mhm. Da gehe ich einfach davon aus, dass du es nicht gehört hast. Ja, selbstverständlich nicht. Oder hast es gehört? Die höre ich mir noch an. Okay. Auf jeden Fall geht's ja darum, dass die UFC halt einfach viel mehr Märkte erschließen möchte. Und dann gibt's halt solche Events. Ich kann mir vorstellen, dass in Asien und in China das dann schon eine andere Bedeutung hat. Ich meine, stell dir vor, das wäre das deutsche Finale und da würden jetzt zwei Deutsche aufeinandertreffen und du hast davor Ultimate Fighter 16 Wochen bei RTL 2 geguckt. So, ja. Dann hat das natürlich für dich auch schon eine andere Bedeutung. Absolut, du hast natürlich völlig recht. Und das ist, ich denke, mit dieser Einstellung muss man eigentlich an die Sache gehen, weil mir fällt. Aber das ist doch kein Excuse für mich, dass es ein scheiß Fight war. Nee, das absolut nicht. Also wie viele machen denn da mit? Wie viele Männer kicken? Das weiß ich. Ich habe Ultimate 15, sagen wir mal 12 Mann machen da mit. Und das war das Extrakt daraus? Nee, so kannst du das nicht sehen. Es gibt ja Kämpfe, zum Beispiel, wenn du nur das Finale von Uriah Hall dir angeguckt hast, dann hättest du dir auch nicht denken können, dass das der so abkackt. Nur den Finalkampf zwischen Hall und Calvin Gastelum. Wenn du nur das Ding dir anguckst, dann denkst du nicht, dass Uriah Hall einer der wirklich gefürchtetsten Typen bei dieser Ultimate Fighter Staffel war und Knockouts abgeliefert hat ohne Ende. Also das da hätten wir jetzt die Staffel sehen müssen, um das beurteilen zu können, wie gut die Leute wirklich sind. Ich meine, für die bedeutet das natürlich ja auch einiges. Der Gewinner kriegt einen besseren Vertrag bei der UFC, der wird anders präsentiert. Also da hängt ja viel dran. Und ich denke mal, wenn du in einem Land das dann auch noch machst, also MMA, wo du nicht so viel Geld verdienst, da macht das dann schon nochmal Eindruck auf dich, dass du jetzt hier mal so einen 10.000-Dollar-Deal irgendwie anziehen kannst. Ich denke schon, dass sich das so ein bisschen hemmt. Deswegen, ich mache bei solchen Geschichten nicht den Jungs, die da das Finale bestreiten, einen Vorwurf. Die haben noch alle Zeit, sich zu entwickeln. Du musst erstmal auch damit klarkommen, dass du jetzt bei der größten Promotion im Octagon stehst, bist und einfach auch da Hoffnungen auf dich ruhen, die du jetzt dann erfüllen sollst, sei es von deinem Team oder von Fans und so. Deswegen, die Leute nehme ich da immer ein bisschen außen vor. Mhm. Die Show müssen die Etablierten machen. Die Show müssen Matt Mitrione, Sean Jordan, Yoki, Ivan Manjova, Leute wie Nam Pham und John Hathaway, mit Sicherheit auch Dong Jung Kim. Das sind die Leute, die für die Show sorgen müssen. Der Rest ist im Endeffekt nur dafür da, oder das sind die Leute, die dafür da sind, uns darauf aufmerksam zu machen, dieses Event zu gucken. Weil wenn du jetzt nur die Leute hast, die bei diesem Ultimate Fighter Ding angetreten sind, dann guckt sich's gar keiner mehr an. So. Ja, klar. Jetzt können wir mal durchgehen nach und nach, was wir gut und schlecht fanden. Hm? Ich fange jetzt einfach mal bei den Prelims an, weil du da ja nichts gesehen hast, kann ich das so kurz abarbeiten. Und zwar fand ich Vaughn Lees erste Runde gegen Namphan wirklich unglaublich stark. Also da habe ich wirklich gedacht, holy shit, was ist mit diesem Vaughn Lee los? Der geht ab wie eine Rakete. Der hat mich eigentlich in den Kämpfen zuvor nicht ganz so vom Hocker gerissen. Ich würde fast sogar schon sagen, der hat mich überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Das konnte er jetzt definitiv mal widerlegen, dass er definitiv legit ist, der Typ. Namphan, ich glaube, da ist wirklich jetzt mittlerweile Hopfen und Malz verloren. Er hatte, glaube ich, eine Runde, ich weiß nicht, was die letzte, ich glaube, es war die letzte oder die vorletzte, dann wahrscheinlich könnte es auch gewesen sein, was auch immer, wo er so ein bisschen mehr Gas gegeben hat, wo man auch gemerkt hat, dass Vaughn Lee so einen kleinen Gang zurückgeschalten hat, nicht mehr ganz so aggressiv vorgegangen ist, was natürlich auch schwierig ist, so ein extremes Tempo zu gehen die ganze Zeit. Aber insgesamt war das eine extrem geile erste Runde und der Kampf an sich war okay. Ich denke mal, dem Kampf hätte gut getan, wenn es ein vorzeitiges Ende gegeben hätte. Aber Vaughn Lees erste Runde und Vaughn Lees Leistung allgemein bei dieser Geschichte, die fand ich schon sehr, sehr stark. Was mir dann auch noch gut gefallen hat bei den Prelims, und zwar mehr als gut, war die Geschichte zwischen Hui Shus Nam gegen Katsuki Tokudome. Und das war wirklich ein Wahnsinnskampf. Also das war so, dass wenn dieser Yui Shul Nam den Tokudome getroffen hat, dass der eigentlich direkt immer umgefallen ist. Also jeder Treffer, den Nam gelandet hat, führte dazu, dass Tokudome zu Boden geht. Der Typ muss eine unfassbare Power haben, allerdings überhaupt keine Takedown-Defense und Grappeln und Wrestlen kann er auch nicht. Sprich, Tokudome hat ständig versucht, den zu Boden zu reißen, was ihm mehrfach gelungen ist. Aber sobald die beiden wieder auf den Füßen waren, dieser Nam, das ist unfassbar. Er heißt, glaube ich, auch The Korean Bulldozer oder irgendwie Bulldog oder irgendwas, sowas ist sein Kampfname. Und das hat er wirklich unter Beweis gestellt. Dieser Typ ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich The Korean Bulldozer, so heißt er. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also jeder Schlag hat dazu geführt, dass Tokudome zu Boden ging. Und das Problem für Tokudome war, dass er auf dem Boden aus meiner Sicht zu wenig gemacht hat. Er hat für mich zu wenig diese Vorteile, die er da hatte, ausgenutzt. Und dann kam es halt dazu, dass Nam diesen Kampf knapp gewonnen hat. Wobei ich wirklich sagen würde, dass in der ersten Runde Nam sogar 10-8 gewonnen hat. Und die zweite Runde ging an Tokudome mit ganz normal 10-9. Und die dritte war sehr, sehr eng. Also eins steht fest, Nam wird, wenn er sich nicht konditionell und im Wrestling steigert, keine große Zukunft in der UFC haben, aber unterhaltsam ist er allemal. So, damit sind eigentlich die Prelims für mich zusammengefasst. Chris, was ist jetzt dein erster Daumen hoch oder Daumen runter für die Maincard? Mein Daumen runter war der Fight Mitrion versus Sean Jordan, aber dieser Kampf hatte nach dem Kampf auch einen Daumen hoch. Und zwar fand ich das schön, dass Matt Mitrion so eine kleine, ja, was war denn das? Da ging es darum, dass während des Abflugs zu diesem Event sind, wie war das, 4 Kinder um ihn hingekommen von seinem Trainer? Ja, es war so, dass von einem Trainingskameraden irgendjemand mehrere Feuer, Familienmitglieder, ne, verloren hat, genau, und nur so ein 19-jähriger Typ, das überlebt hat, ja. Genau. Das fand ich ganz schön, hat für mich so ein bisschen, hat mich mal wieder ein bisschen reingeholt, denn der Fight war nicht wirklich, war ein Boxkampf im Prinzip. Und diesen Sean Jordan fand ich schon von dem Hype-Video am Anfang scheiße. Und Matt Mitrion, muss ich sagen, fand ich jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, was kann ich denn von dem noch erwarten? Also interessanterweise habe ich bei Mitrion Daumen hoch vergeben, weil ich fand das wirklich gut, was er gezeigt hat. Ich glaube, dass Matt Mitrion... Ich muss sagen, dass er Jordan genockout hat. Bitte? Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Man muss dazu sagen, dass Matt Mitrion Sean Jordan genockoutet hat. So sieht's aus. Also Matt Mitrion ist aus meiner Sicht ein sehr gefährlicher Gegner, ja, der für jeden Heavyweight, der aber dann auch immer wieder so Dinger drauf hat, wie gegen Roy Nelson und auch gegen Brandon Sharp. Also es fehlt ihm so schon noch was zur wirklichen Spitze, vielleicht noch nicht, aber also Top 10, da fehlt noch ein bisschen was. So, das können wir, denke ich, mal so festhalten. Aber er ist definitiv ein starker Gegner für jeden. Und das hat man jetzt gegen Sean Jordan auch gesehen. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass wenn er jetzt gegen Sean Jordan verloren hätte, also das, ich weiß, ich tue mich wirklich schwer damit zu sagen, dann wäre es das gewesen. Aber bei dem habe ich wirklich das Gefühl, das war do or die hier die Geschichte. Mhm. Und dafür kam man wirklich richtig gut raus. Man darf das nicht unterschätzen, wenn man da in China plötzlich antreten muss als Amerikaner. Das geht ja schon auch auf die Nieren. Das hat ja auch mal Pat Barry sehr gut beschrieben. Aber Matt Mitrione ist ein starker Mann. Aber glaube ich keiner für ganz oben, oder? Das wird sich zeigen. Er hat für mich schon die Ansätze, noch weiter nach oben zu kommen. Aber er muss es halt dann jetzt mal zusammenbekommen. Also vielleicht hat er sich jetzt irgendwie mit diesem Matt Mitrione, mit diesem Brandon Sharp-Fight damals seine letzte Abreibung geholt und jetzt startet da irgendwie eine Siegesserie. Aber prinzipiell, ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass der Top 5 mal irgendwann erreichen wird. Aber habe ich bei Bigfoot Silver, wenn ich ehrlich bin, auch mal eine Weile nicht gedacht. Und dann hat er einen Titelkampf gegen gegen Cain Velasquez gehabt. Aber insgesamt fand ich die Performance von Matt Mitrione gut. Fand ich gut. Dann muss ich sagen, nochmal einen Daumen hoch, definitiv für den Fight grundsätzlich, Hathaway versus Kim. Aber auch, da hat ja, wie hieß der Gegner nochmal von Tarek Seferdin? Lim. Ja, Lim, genau. Lim war das. Und er hat mich halt komplett an ihn erinnert, weil Dong-Jung Kim hat pervers teilweise aufs Maul gekriegt, hat auch in der zweiten Runde ein heftiges Flying Knee von Hathaway gefressen. Aber was macht er? Macht diesen guten alten asiatischen Kampfschrei und hat sich somit refreshed und hat munter weitergefightet. Also, das war schon beeindruckend. Hat ja auch den Kampf gewonnen, im Gegensatz zu Lim gegen Seferdin. Also, das hat mir gut gefallen. Ich mag diese Asiaten irgendwie. Ja, also, das sind ja beides Südkoreaner, interessanterweise. Lim und auch Kim jetzt. Und bei Kim muss man dazu sagen, dass er früher in der UFC ganz anders gekämpft hat. Da hat er sich mehr durch starkes Grappling und so weiter ausgezeichnet. Ja. Und diese Knockout-Power hat er jetzt erst gegen Eric Silva und jetzt auch gegen Sean Hathaway gezeigt. Wobei natürlich Kim bei mir ganz klar auch einen Daumen nach oben bekommt. Das war wirklich eine großartige Leistung mit diesem Spinning Back Elbow. Genau. Knockout of the Year für mich bis jetzt. Also das war wirklich Wahnsinn. Und nicht Cerrone? Nee, ich fand das hier Hathaway, also Kim gegen Hathaway, das war Wahnsinn. Also, das fand ich schon, weil auch der Gegner für mich also stärker jetzt einzuschätzen ist. Also im Vergleich war der Kampf Kim gegen Hathaway, ist es schwieriger, Hathaway so auszunocken als Adriano Martins oder wie der Affe hieß gegen Donald Cerrone. Hathaway war ja komplett weg. Der war weg. Ja, klar. Also das Ding hat gut eingeschlagen und ja, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht mit diesem Kim. Ob er weiterhin die Leute regelmäßig ausnockt oder was da jetzt passieren wird mit ihm. Also das war auf jeden Fall ein schöner Main Event, fand ich. Ja. Und da bin ich eigentlich auch schon durch mit meinen Daumen hoch. Ich habe noch negativ hier den kompletten Fight Manjewa gegen Hioki. Vor allem die erste Runde war ja ganz schlimm. Aber ich muss niesen, warte mal. Nee, doch nicht. Okay. Oder doch? Oh, verdammt, red mal weiter. Ja, ich hab nichts zu sagen. Ach nee, ich muss doch nicht niesen. Nee, den Kampf fand ich schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Puh. So, hab ich jetzt auch hier nicht großartig auf meinem Zettel, so will ich es mal sagen. Dann kommen wir jetzt. Die zweite Runde habe ich tituliert auf meinem Notizblöckchen mit Shit. Ja, und ich finde, das ist eine klare Aussage fast schon. Finde ich auch. Ja, siehste. Dann kommen wir jetzt natürlich nach Europa. UFC am Samstag zu Gast in London. Wie gesagt, nutzt das aus, dass der Fight Pass for free ist, denn die Card ist gut und die werden wir uns ein bisschen angucken. Natürlich der Main Event Alexander Gustafsson gegen Jimmy Manua. Auf den ersten Blick sagt natürlich jeder, Gustafsson gewinnt das Ding, aber im Endeffekt ist Gustafsson jetzt hier in der John Bones Jones Rolle. Mhm. Keiner geht davon aus, dass Manua was zeigt. Er ist aber mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. Unbesiegt, 14 Siege. Bislang, ich gehe auch davon aus, dass Alexander Gustafsson das Ding gewinnt, aber Manua hat das Publikum wahrscheinlich auf seiner Seite und wie gesagt, er weiß noch nicht, wie das ist. Er hat eigentlich nichts zu verlieren. Gustafsson hat einen Titelkampf zu verlieren. Wenn er am Samstag verliert, bekommt er den Titelkampf nicht. Aber ich bin mal gespannt, wie er damit umgeht. War denn Gustafsson jemals so impressive, auch wenn er verloren hat, wie in dem Fight gegen Jonny Bones? Ja, Gustafsson war schon ein starker Gegner, immer auch gegen Shogun. Will ich damit sagen. Bitte? Vielleicht braucht er den Druck, will ich damit sagen. Das kann ich jetzt weder verneinen noch bejahen. Als cooler Schwede glaube ich schon, dass jetzt, das ist, es ist, du hast es gerade völlig richtig gesagt, wenn Gustafsson den Fight gewinnt, ich bin auch der Meinung, wenn er den Fight knapp gewinnt, bekommt er den nächsten Title-Shot gegen Jonny Bones und der wird eiskalt, wird er den Manjua ausnocken. Ja, also wie gesagt, ich kann's überhaupt nicht einschätzen. Ich gehe davon aus, dass er das Ding gewinnt, aber ich kann es nicht einschätzen, weil Manjua derartige Competition bislang noch nicht vor die Brust bekommen hat. Okay. Und also soll man auf dieses Undefeated nicht so viel Wert legen, weil er eben noch nicht die große Competition hatte? Na ja, gut, ich meine, das ist halt die Nummer 1, Gustafsson im Light Heavyweight. Ja, wer wäre jetzt Manjua? Also viel höher geht's ja nicht mehr. Deswegen, er hatte schon gute Gegner, Jimmy Manjua. Das ist gar keine Frage. Der hatte jetzt nicht nur irgendwie Fallobst, aber definitiv noch keinen wie ein Gustafsson oder so. Erinnere dich an den Kampf gegen Ryan Jimmo, wo er zuletzt hatte, in Manchester war das. Ja. Jimmo, wollte ich gerade sagen, war doch Manchester, ne? Genau, und davor hat er halt das Ding gegen Diabate gehabt, wo sich Diabate verletzt hat. Also er hat die letzten drei Kämpfe praktisch zwar gewonnen, aber immer hat eine Verletzung eine Rolle gespielt. Deswegen, das waren ja so die letzten drei, auch gegen Kyle Kingsbury, das waren ja so die letzten drei Kämpfe, wo man ihn ja auch schon so ein bisschen antesten wollte. Und jedes Mal kam dann ein Doktor dazwischen, kann man fast schon sagen. Deswegen, ja, also ich bin gespannt einfach, weil es halt ein Statement sein wird für Manjua und von Gustafsson gehen wir einfach davon aus, dass er das gewinnt. Ja. Auf jeden Fall hochinteressanter Kampf, könnte aber ein Stinker werden. Könnte so ein Drei-Runden-Ding werden. Manjua ist glaube ich, nicht leicht zu finishen. Das ist der erste Fight nach der Schlacht gegen Jonny Bones. Ich freue mich. Ja, das wird leider aber auch nur hier eine Rolle spielen, weil diese Fight Pass-Geschichte ja in den USA jetzt nicht mehr for free ist. Und in Europa ist es natürlich interessant, weil es ein europäisches Duell ist. Und in den USA wird das so im Mainstream, denke ich mal, relativ untergehen. Weil, ja, ich bin weiterhin der Meinung, dass der Fight Pass für Hardcore-Fans ist und der durchschnittliche UFC-Fan wird halt sich 173 Bones gegen John Jones gegen Teixeira angucken und dann wird es unter Umständen danach Teixeira gegen Gustafsson geben und genau. Wird sich fragen, oh, der Gustafsson. Und im Zuge dessen, des Fights Bones gegen Gustafsson wird dann wahrscheinlich dann dieser Fight zum Tragen kommen gegen Manjua und dann wird das aufgedröselt und ja. So, dann der Co-Main-Event ist natürlich hervorragend, Michael Johnson gegen Melvin Clark. Mögen wir beide, ne? Das, ja, ich bin eigentlich mehr so ein Michael Johnson-Fan. Ja, eigentlich sollte Ross Pearson hier gegen Melvin Gallard antreten, der hat sich aber dann verletzt. Und Michael Johnson hat natürlich zuletzt wirklich hervorragende Kämpfe gezeigt, der Typ von den Black Zillions. Davor so ein bisschen Probleme gehabt gegen Miles Jury und gegen Madani oder wie der heißt, dieser Irre, der mittlerweile von der UFC entlassen wurde, weil er sich, ich glaube, er hat Drogen oder irgendjemand auf die Fresse geschlagen, ich weiß gar nicht mehr. Aber gegen Joe Lozan und gegen Gleison Thibau sah Michael Johnson wirklich großartig aus und ich freue mich auf diesen Kampf wirklich sehr. Ich gehe davon aus, dass Michael Johnson kurz einen Prozess macht mit Melvin Gallard. Könnte aber auch sein, dass ich Melvin Gallard hier unterschätze. Gallard hat in den letzten Jahren immer wieder Probleme gehabt mit seinen Camps, mit privat, also der hat einfach keine gute Basis gehabt und das wird jetzt interessant sein, wie er sich oder ob er sich eigentlich stabilisiert hat, persönlich. Und das spielt, denke ich mal, schon auch eine wichtige Rolle für diesen Kampf hier am Samstag. Aber freue ich mich sehr drauf. Ist ein sehr schöner Co-Main-Event. Kannst du noch an den Thibau-Fight erinnern? Von Michael Johnson? Ja. Ja, ja. Auch so eine Art Verschrotung gewesen, ne? Ja, also Michael Johnson, wie gesagt. Schön, ja. Auch wieder so ein Fighter, wo ich mir denke, da schauen wir mal weiterhin, wie sich das entwickelt. Bei Michael Johnson? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so eine Art, könnte das so ein Steigbügel sein für Größeres jetzt hier, Melvin Gallard für ihn. Ist ja auch in der hottesten Division, ne? Im Lightweight. Yep. Ja, absolut. Also ja, Wie gesagt, der Kampf ist definitiv. So, jetzt musst du mir ein bisschen Neil Siri schmackhaft reden. Ja, also Brad Pickett. Wenn ich das so lese, Brad Pickett gegen Neil Siri. Ja, wieso gewinnt er? Ich glaube, er ist Siri. Also ganz kurz, Brad Pickett sollte hier ja eigentlich gegen Ian McCall antreten. Und Brad Pickett sollte sein Flyweight-Debüt feiern. Darauf habe ich mich eigentlich wirklich sehr gefreut. Und dann hat man mitbekommen, Ian McCall fällt aus. Und habe ich gedacht, ach scheiße. Dann kam dieser Neil Siri oder wie auch immer ins Spiel. Dann habe ich mir auch gedacht, ja super, den kennt ja kein Schwein, aber weit gefehlt. Der Typ ist in Irland oder auch allgemein in England der Shit. Also das ist vergleichbar mit Conor McGregor. Also ach, guck mal. Der muss wirklich, der sorgt da wirklich für viel, viel Wirbel. Ich kann natürlich nicht viel sagen. Ich habe mir ein paar oder ein so Best-of-Video von ihm angeguckt. Das ist natürlich dann schon stark. Aber ich glaube wirklich, dass die Halle hier kochen wird bei diesem Kampf und dass es ein geiler Kampf werden wird. Pickett gegen Siri ist wirklich für mich einer der Kandidaten für Fight of the Night. Definitiv, weil das, was man so mitbekommt aus hauptsächlich Irland, da gehen die alle tierisch ab auf diesen Siri. Also ich freue mich tierisch auf diesen Kampf. Schön. Ja, definitiv wird das einer meiner Top-Kämpfe an diesem Abend werden. Und ja, die Zeit ist ja übrigens auch hervorragend für uns Deutsche. Das könnte man an der Stelle vielleicht auch mal ganz kurz mit anführen. Ich glaube, 18:30 geht's los, deutsche Zeit. Aber ich muss schön. Nur mal ganz kurz nachgucken, ob das jetzt auch stimmt. Bayern hat kein 17:30 Spiel, das ist also passt sehr gut. Ja, 18:30 gehen die Prelims los und dann folgt die Main Card. Also das kann man sich dann wirklich schön mit diesem Free Trial. Also kann man sich schon mal als auf einen sportlichen Samstag einrichten. Das definitiv, ja, ja. Und wie gesagt, Pickett gegen Siri, also das meine ich einfach damit. Diese ersten drei Kämpfe sind alle schon super. Also da freue ich mich wirklich drauf. Und auch Cyril Diabate finde ich eigentlich auch immer wieder guckenswert, den Typen. Hat natürlich so ein bisschen Pech gehabt gegen Jimmy Manuwa zuletzt mit seiner Verletzung. Davor hat man von ihm auch viel gehört, so. Oder das heißt viel gehört. Er war halt immer jemand, den man gerne gesehen hat, so muss man sagen, ja. Und er trifft auf Ilar Latifi, den kennt man, weil der on short notice damals Alexander Gustafsson im Kampf gegen Seferdin. Jetzt mal wegen Diabate freue ich mich. Der Latifi konnte mich jetzt noch nicht überzeugen in seinem einzigen UFC-Kampf, aber auf Diabate freue ich mich, definitiv. Richtig freuen tue ich mich auch auf Gunnar Nelson, der zurückkommt nach langer, langer, langer Verletzungspause. Der Typ war richtig on the roll, bis letzten Endes ihn im Februar 2013 nach seinem Sieg dann das Verletzungspech, nach seinem Sieg gegen Jorge Santiago das Verletzungspech ereilt hat. Jetzt kommt er zurück gegen Omari Akhmedov, der auch da Shit ist. Der Typ auch ein Dagestani ist. Das kommt dazu und er trainiert bei Jackson Winklejohn in Albuquerque und die Leute sagen alle, also das ist ein Viech. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Kampf auch einiges für uns parat hält. Gunnar Nelson kommt zurück und dann gegen Akhmedov, das könnte wirklich der Kampf, Brad Pickett gegen Nesiri und dann eben Nelson gegen Akhmedov, das sind für mich die zwei Kämpfe, auf die ich mich eigentlich am allermeisten freue. Ja. Dazu Jones, Gallard und Manuwa gegen Gustafsson ist auch noch toll. Also bislang ist hier nur ein Kampf, wo ich sagen würde, der ist okay. Das ist der Diabate-Kampf. Aber selbst auf den habe ich Bock. Also habe ich eigentlich gesagt, auf wen wir da so tippen. Also Johnson gegen Gallard habe ich es, glaube ich, gesagt. Bei Pickett gegen Siri tippe ich auf Pickett jetzt einfach mal, weil ich den Herrn Siri noch nicht so oft gesehen habe. Bei Diabate gegen Latifi tippe ich auf Diabate. Gunnar Nelson gegen Akhmedov ist enorm schwer. Also da tue ich mich wirklich schwer. Ich denke, wenn Gunnar Nelson so eine Leistung zeigen kann wie vor seiner Verletzung. Diabate, Latifi ist aber Prelims, ne? Nee, ist Maincard. Bei UFC.com wird es aber unter den Prelims gelistet. Ja, dann ist es so. Also bei mir, Ach, dann haben sie das vielleicht getauscht. Ich sehe es jetzt auch gerade, dass Nelson gegen Akhmedov auf der Maincard ist. Genau. Okay, das kann sein. Ich gucke es bei mir bei den Notizen an. Das war das Letzte, wo ich mir das mal rausgeschrieben habe. Aber gut, ist ja für uns egal jetzt mit dem Fight. Ja, aber der Vollständigkeit halber, ne? Ja, absolut. Ja, und bei Gunnar Nelson gegen Akhmedov, da kann ich mich nicht festlegen. Also ich sag mal Nelson, weil der halt so stark zuletzt dann war, bevor er sich verletzt hat. Aber Akhmedov muss wirklich, das ist nicht nur Eintagsfliege. Also, das wird ein großartiger Kampf. Erinnert mich so ein bisschen an den optischen Arthur Abraham, der jetzt übrigens auch wieder Champion ist, ne? Ja, aber beim Kasper-Boxen halt. Naja, sicher. Rummelboxen, da kann, glaube ich, auch. Eisfighter. Dann gibt es ein Wiedersehen mit David Grant, der ja todtraurig war, als er im Finale, Ultimate Fighter Finale verloren hat gegen Chris Holdsworth damals, sich bei Ronda Rousey ausgeheult hat. Der trifft auf Roland Delormi. Was ist, den kenne ich ja auch irgendwo, ja. Der hat zuletzt gegen Alex Caceres verloren, richtig, da gab es diese Split Decision. Also der Typ ist aber auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist eine gute Competition für Davy Grant, der natürlich als Engländer sich mit Sicherheit freut, dass er auf dieser Card steht. Und freue mich drauf, doch. Davy Grant, der war mir immer sehr sympathisch und interessanter Kampf. Freue ich mich drauf. Ich freue mich auch auf Luis Goudinot gegen Phil Harris. Ist auch ein Kampf, der unterhaltsam werden sollte. Obwohl Luis Goudinot ja jetzt zuletzt gegen Tim Elliott so ein bisschen schwach aussah, dafür allerdings gegen John Lineker gewonnen hat. Was natürlich in einer gewissen Art und Weise auch eine Ansage ist, wenn man sich überlegt, was Lineker seitdem so gezeigt hat. Bei Phil Harris, ja, ist halt, ist letzten Endes ja eine MMA-Legende, vor allen Dingen in England sehr bekannt. Ist ja auch selber Engländer, wie ich gerade sehe. Der hat seinen letzten Kampf gegen Lineker verloren, sehe ich gerade. Das war auch in Manchester. Gegen Gomez hat er da gewonnen, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Also den kenne ich, glaube ich, nur von Bama. Also da habe ich ein paar Best-ofs von ihm gesehen. Deswegen, das ist ein interessanter Kämpfer. Aber ich freue mich deswegen wegen Goudinot. So, dann wird es ein bisschen enger. Igor Araujo oder sowas in der Art. Da muss ich passen. Da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Genauso wie zu Danny Mitchell. Der feiert auch sein UFC-Debüt. Können wir auch wenig drüber sagen. Luke Barnett ist natürlich noch interessant. Ultimate Fighter-Kandidat gewesen. Wird von Jael Sonnen gecoacht. Und ist natürlich unbesiegt bislang. Und hat auch eine gute Figur gegen Andrew Craig gemacht, gegen Colin Hart gewonnen. Also den finde ich ganz interessant. Ist ein interessanter Typ, so bei Interviews ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja. Und der trifft auf Mats Nilsson, der sein UFC-Debüt feiern wird. Auch ein Schwede, von dem ich natürlich auch noch nicht viel erzählen kann. Das ist sein UFC-Debüt. Aber Luke Barnett mag ich eigentlich, deswegen. Allein deswegen gucke ich mir den Kampf schon gerne an. Dann haben wir hier diesen Brad Scott, der diesen Kampf gegen Michael Cooper oder wie der Hampelmann hieß, damals gewonnen hat, auch auf der Manchester Card. Der Kampf war aber so scheiße, dass ich das jetzt hier überhaupt nicht einordnen kann, wie gut dieser Brad Scott ist. Wahrscheinlich eher nicht so gut. Und der trifft auf Claudio Henrique da Silva, der auch sein Debüt feiern wird in der UFC. Also auch da gibt es wenig Informationen von mir. Das bedeutet, die ersten drei Kämpfe am Abend sind Überraschungseier. Da erhoffe ich mir relativ wenig oder überhaupt nichts und gucke dann einfach mal, was hinten rauskommt. Aber ab Luis Goudinot gegen Phil Harris bis hoch zum Main Event sind alle Kämpfe definitiv interessant, wenn nicht sogar richtig geil. Deswegen finde ich, ist die Card wirklich stark für eine Fight Night Card und ich kann mich nicht dran erinnern, eine bessere Fight Night Card in diesem Jahr oder Fight Pass Card, muss man ja sagen, in diesem Jahr gesehen zu haben. Definitiv nicht. Ist natürlich auch ein cleverer Move von seitens der UFC, denn bei ihnen will man ja jetzt praktisch Abonnements unter das Volk bringen und mit so einer Card sorgt man mit Sicherheit dafür, dass der ein oder andere da mal subscribe für einen Monat und dann keinen Bock hat, eine E-Mail zu schicken, um sich wieder abzumelden beim Dienst. Das ist ja da relativ clever eingefädelt bei der UFC. Ja, aber kann ich nur jedem ans Herz legen, diese Card. Das wird ein Spaß. Da bin ich mir relativ sicher. Bis jetzt lag ich in diesem Jahr auch gar nicht so verkehrt. Also wenn es Events gab und ich da diverse Kämpfe als sehenswert herausgepickt habe, dann lag ich da nicht mal ganz falsch. Deswegen vertraut mir, holt euch den Fight Pass und zieht euch diese Card rein. Die wird, glaube ich, gut. Ja. Schön, schön, schön, schön. Ja, ich guck mal, wie wir das dann machen hier mit diesem Fight Pass, wenn ich keinen Flash habe. Aber normal geht es ja dann auch über die UFC-App. Genau, ja. Müsste eigentlich auch funktionieren. Die kann man ja dann immer noch aufs Apple TV knallen. Genau, und dann kann man sich da angucken. Gut, gut. Dann sind wir eigentlich durch. Haben wir es ja. Das Wichtigste wieder unters Volk gebracht. Und bei der nächsten Ausgabe sammeln wir uns dann in der ersten halben Stunde, sodass wir vielleicht eine ähnliche Qualität wie in den letzten 90 Minuten dann durchweg mal euch kredenzen dürfen. Bis dahin, bis nächsten Dienstag, eine schöne Woche. Tschüssikowski und bis dann. Chris, kannst du vielleicht auch noch Tschüss sagen? Mir bleibt natürlich am Ende nur zu sagen, hört diese Woche bei 4-Ecken-2-Elfer rein, denn, Ricky, es ist nicht ausgeschlossen, dass du auch dort wieder mit dabei bist, aber das wollen wir dann erst nochmal sehen. Denn ich habe ja unter diesem heutigen Tage gemerkt, dass du ja ganz dicht am VfB dran bist und das kann man natürlich nicht einfach so wegwischen, das Thema, und das ist ein Brandthema auch, wie ich finde. VfB Stuttgart, neuer Trainer, Ricky Palm, ich weiß es nicht, hört sich aber stark danach an. So, ab wann die kommt, ob die morgen kommt oder Donnerstag, das weiß nur der Wind. Tschüss. Radio.